Ich bedanke mich beim Asta für die Einladung. Als ich den Titel formulierte, Arbeit und Reichtum, mit dem Untertitel aus aktuellem Anlass eine etwas andere Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, war es September. Das war die Zeit, in der die Harz-Demonstrationen einen Höhepunkt erreicht hatten. Und das war auch der Anlass, den ich damals gemeint hatte. Inzwischen hat sich die Aktualität, wie es mit der Aktualität so der Fall ist, aktuell weiterentwickelt. Eine Flutwelle ist das Thema. Das ist nicht der aktuelle Anlass, von dem ich ausgehe, obwohl es sicherlich auch möglich wäre, einen Zusammenhang herzustellen. Das will ich aber jetzt nicht machen. Wer Interesse daran hat, zu erfahren, was ich dazu zu sagen habe, auch den Zusammenhang zu den Hartz-IV-Demonstrationen, der kann sich das auch downloaden unter www.argudis.de, ist ein Vortrag von mir, auch über MP3 runterzuladen. Dennoch, ganz kurz vorweg, der zynische Zusammenhang, der von den Medien aufgemacht wird, zwischen dem damaligen aktuellen Anlass und dem Anlass, der gegenwärtig die Medien, die Zeitungen, die Köpfe von Politikern und von Spendenweltmeistern füllt. Es ist schon eine merkwürdige Sache, dass ein Volk, das von einem Verarmungsprogramm, wie es in Hartz I bis IV, also der Agenda 2010 von Rot-Grün, formuliert worden ist und durchgeführt wird, dass auf einmal diese von Hartz I bis IV gebeutelte Gesellschaft Spendenweltmeister wird. Wie passt denn das zusammen? Als ob der aktuelle Anlass, von dem ich damals bei der Formulierung des Themas ausgegangen wäre, nicht mehr existent ist. Demonstrationen mit dem Inhalt, wir brauchen Arbeit wegen eines Einkommens, Beschwerden über das, was mit Arbeitslosengeld II den Leuten an Lebensmittel, an Lebensunterhalt nur noch gelassen, also zugemutet wird, als ob all das weggewischt worden wäre, mit der Spendeneuphorie, mit der Spendenorgie, die von oben nach dem 26.12. initiiert worden ist. Als ob es von den deutschen Spendenweltmeistern jetzt nur noch eine Botschaft gäbe, uns geht's doch gut, wir können spenden, gerade im Angesicht der Opfer der Flutkatastrophe. Natürlich hat sich nichts geändert. Natürlich hat sich nichts geändert an der nationalen Lage. Und dass sich nichts geändert hat, konnte man, und das ist der Zynismus, auf den ich am Anfang aufmerksam machen möchte, im Fernsehen sofort nach der Katastrophe, also nach dem 1.1. sehen. Ja, bitte. Ja, man muss sich halt immer nur den richtigen Vergleichsmaßstab aussuchen und schon werden arme Leute reich. Man kann sich ja auch mal beispielsweise ganz andere Vergleichsmaßstäbe anschauen. Man kann sich mal beispielsweise die Villen in Baden-Baden zum Vergleichsmaßstab als ALK-2-Empfänger aussuchen. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Man sollte auf diese Vergleichstour nicht reinfallen, diese Vergleichstour, die Sie eben vorgemacht haben, geht ja auch gleich aus davon, dass man weiß, es geht einem nicht gut. Man sagt ja, im Vergleich zu denen geht es mir, dem es beschissen geht, immer noch besser. Von daher erweist sich es nicht als Zufall, dass man sich immer Vergleiche sucht in Ländern, in denen es den Leuten noch schlechter geht, aus Gründen, die dann gar nicht mehr angesprochen werden müssen. Also ich empfehle, auf diese Vergleichslogik mal zu verzichten und sich anzuschauen, was denn tatsächlich Armut in einem kapitalistischen Land bedeutet. Die hat hier eine andere Qualität als beispielsweise in Zentralafrika oder in asiatischen Staaten. Und diese andere Qualität ist zum Teil heute auch Thema. Ich will aber noch mal ganz kurz meine Einleitung zu Ende führen. Was mir bei der Betrachtung von Tagesthemen nach dem 01.01.05 die Socken ausgezogen hat, um es mal unwissenschaftlich auszudrücken, war Folgendes. 10 Minuten lang kamen die Berichte über die Naturkatastrophe in Südostasien. 10 Minuten lang wurde das Elend, die Armut, der Tod dargestellt, den das Erdbeben dort angerichtet hat. 10 Minuten lang wurden weinende Menschen vorgeführt, die nicht wussten, wie sie jetzt ihre Existenz bestreiten. Dann kamen Spendenaufrufe. Dann gab es eine Zäsur. Dann ging es über zu den nationalen Nachrichten. Da wurde die Kamera auf Flure der Bundesanstalt für Arbeit gerichtet, Bundesagentur für Arbeit gerichtet. Hartz I, Hartz IV ist eingeführt. Und schon wieder sahen wir weinende Menschen, die mit den Bescheiden über ihre ALK II aus den entsprechenden Büros kamen und sagten, ich weiß nicht, wovon ich leben soll. Ich weiß nicht, wie ich mit 330 Euro über die Runden kommen soll. Komischerweise gab es danach keine Spendenaufrufe. Das wäre schon mal eine Frage. Das, was der aktuelle Anlass für mich damals war, hat also in Aktualität nichts verloren. Nichts verloren. Ich fange also mit dem an. Wie gesagt, über www.argodis.de ist alles zu vermelden, ist alles runterzuladen, was ich über die Flutwelle, die vermeintliche Naturkatastrophe zu bemerken habe. Es gab im Oktober des letzten Jahres in der FAZ eine ganzseitige Anzeige. Vielleicht hat sie der ein oder andere gelesen. Eine ganzseitige Anzeige, unterzeichnet und auch finanziert von Größen der nationalen Elite aus Kultur, aus Gewerkschaft, vom Kapital, aus Politik. Ich glaube, ein paar Sportler waren auch dabei. Prominenz, Hund, Grass, Günter Grass, der sozialdemokratische Dichterling. Und diese ganzseitige Anzeige hatte folgenden Inhalt. Da stand, ich habe den Text nicht im Kopf, da stand dem Inhalt nach drin, liebe Montagsdemonstranten, hört auf mit dem Jammern. Das, was da die rot-grüne Regierung macht, ist einfach notwendig für Deutschland. Das ist die einzige Tour, wie wir wieder zu Wirtschaftswachstum kommen. Das ist die einzige Tour, wie wir wieder an Arbeitsplätze herankommen. Das war die Überschrift. Auch wir sind das Volk, wir haben das Jammern satt. Das haben Wirtschaftskapitäne, Gewerkschafter, Politiker und andere formuliert, die es an Jammern und Wehklagen mit den Montagsdemonstranten sehr wohl aufnehmen können. Sehr wohl aufnehmen können. Es ist schon bemerkenswert, was da an Jammern und Wehklagen zusammenkommt, wenn man all die Beschwerden auflistet, die da von denen kommen, die die Wirtschaft oder auch die Arbeitswelt ausmachen oder sie maßgeblich bestimmen. Betriebe, also die Unternehmer, die Kapitalisten oder wie wir sie nennen wollen, jammern über Absatzschwierigkeiten. Sie jammern über zu hohe Lohnkosten. Arbeiter, also noch Beschäftigte, jammern über fehlende Beschäftigungssicherheit Und sie rufen nach Arbeit, Arbeit, Arbeit, so hießen Plakate auf den Montagsdemos. Wenn sie nicht mehr zu den Beschäftigten, sondern zu den Arbeitslosen gehören und auf Montagsdemos gegen Hartz-IV-Gesetze protestieren. Ihre Vertretungen, die Gewerkschaften, jammerten über den Anschlag auf die Tarifautonomie, jammerten über Anschläge auf den Sozialstaat, Sozialstaat, den sie doch zur, so konnte man überall lesen, zur Lösung der sozialen Frage erkämpft haben, all das sei gefährdet. In den Tarifrunden warnten sie davor, dass Lohneinbußen zu Kaufkraftverlusten führen würden und diese Kaufkraftverlusten würden doch wiederum den Standort Deutschland schädigen. Sie klagten über die ungerechte Verteilung der Arbeit, immer noch die Gewerkschaften, da seien Beschäftigte und Unbeschäftigte, und zwar bis zu 5 Millionen Unbeschäftigte, und die Beschäftigten würden Überstunden machen müssen, das sei doch ungerecht verteilt. Der Staat, Regierung und Opposition klagten auch fleißig. Sie klagten vor allen Dingen, und das ist sozusagen der Oberbegriff aller Klagen von Politik, über fehlendes Wirtschaftswachstum. Und auch Politiker, sekundiert von Journalie, also von Medien, aber auch von Wissenschaftlern, klagten darüber, dass es Deutschland, ich zitiere aus der FAZ, es bis zum Freizeitweltmeister gebracht habe. Das war eine Klage, die man in der Zeit ständig hören konnte. Freizeitweltmeister. Ein Skandal. Das soll erstmal reichen als Aufzählung von Klagern, von Klagen und Jammern, also von wegen nur die von Hartz IV betroffenen Montagsdemonstranten würden jammern. Warum? So könnte man sich angesichts dieser aller Abteilungen der Gesellschaft, gerade was die Arbeitswelt, was die Wirtschaft anbelangt, durchziehenden, chronischen und wachsenden Unzufriedenheit fragen, warum lassen die Säulen dieser Gesellschaft, warum lassen Unternehmer und Wirtschaftspolitiker, warum lassen sie nicht von dieser Wirtschaftsweise, wenn sie doch nur Beschwerden haben, all das würde sich nicht einstellen, was sie immer wollen. Warum arbeiten Sie sich mal nicht zu dem Standpunkt vor, dass eine Wirtschaft, die allen Beteiligten nur Ärger und Krisen, Misserfolge und Probleme bereitet, nichts taugt? Dass man sich von ihr, so wie sie eingerichtet ist, doch auch verabschieden könnte, wenn sie einem denn nur Verdruss bereitet. Die Ansammlung der Klagen, nicht nur der Quantität nach, sondern auch ihrer Qualität nach, würden so einen Befund durchaus rechtfertigen. Denn die Klagen, die ich vorgestellt habe, gehen in allen Fällen schon ans Eingemachte dieser Wirtschaftsweise. Sie halten fest, dass ohne Absatz kein Geschäft läuft, aber an Absatz fehlt es gerade. Dass ohne Wirtschaftswachstum kein Staatshaushalt mit Politik zu machen ist, aber an Wirtschaftswachstum fehlt es gerade. Dass ohne Arbeit kein Einkommen fließt, aber an Arbeit fehlt es gerade. Alles substanzielle Einwände. Ja, da hinten war wieder ein Einwand. Oder eine Nachfrage oder ähnliches. Entschuldigung, ich habe eben aufgrund der akustischen Störung nichts verstehen können. Nun rede ich aber nicht über das, was erwägenswert wäre, sondern über das, was passiert ist. Ich rede nicht über das, was nicht passiert ist, sondern ich möchte einfach mal über das reden, was passiert ist und daraus ein paar Schlüsse ziehen. Es sind also alles substanzielle Sorgen und Probleme, die da von den jeweils Betroffenen vorgetragen werden. Und dennoch verhält es sich gerade umgekehrt. Nach jeder Beschwerde, vielleicht geht das sogar in Ihre Richtung, die Sie eben angemahnt haben. Noch jeder Beschwerde ist das glatte Gegenteil einer radikalen Absage. an dieses existente kapitalistische Wirtschaftssystem zu entnehmen. Keine Klage leitet die Frage nach den Ursachen des eingetretenen Misserfolgs ein, nach den Ursachen fehlenden Wirtschaftswachstums, nach den Ursachen fehlender Absätze, sondern insistiert darauf, dass sich in diesem, unserem Wirtschaftssystem gefälligst all das einzustellen hätte, was da vermisst wird. Absatz, Arbeit, Einkommen, Wirtschaftswachstum, Kaufkraft und so weiter. Jede Klage klagt weniger an, als vielmehr ein. Kein Klagevertreter will einmal ernstlich prüfen, warum denn diese Ökonomie samt ihrer Protagonisten ständig in solche genannten beklagten Schwierigkeiten gerät. Jeder Klagevertreter reklamiert vielmehr mit der Beschwerde fast so etwas wie sein gutes Recht, doch von dieser Wirtschaftsweise und ihren politischen Veranstaltern bedient zu werden. Beide hätten sozusagen den Anspruch zu erfüllen, dass diese genannten Probleme nicht mehr auftauchen. Und sie scheinen sich mit der Formulierung dieses Anspruchs auch zugleich sicher zu sein, dass das geht, dass nicht nur der Anspruch berechtigt ist, sondern dass der Anspruch auch eine materielle Grundlage hat. Dieses System könne alle diese Probleme beseitigen, und zwar alle zusammen auf einmal beseitigen, die genannt werden. Hier muss man schon mal festhalten, vernünftige Menschen scheinen da nicht am Werk zu sein. Egal, ob es sich um Arbeiter oder Arbeitslose handelt, ob es sich um Politiker, Betriebsleiter oder Gewerkschaftsfunktionäre handelt, sie mögen ja alle ihre unterschiedlichen Gründe dafür haben, dass sie an dieser Wirtschaftsweise trotz der beklagten Zustände festhalten wollen. Ihre Klagegegenstände mögen auch von durchaus unterschiedlicher Wucht sein. Das ist gar nicht schwer herauszufinden. Wer als Leiter einer Verkaufsabteilung eines Handelskapitals oder eines industriellen Kapitals über sinkende Absätze klagt, hat Sorgen von einer ganz anderen Qualität als der Arbeitslose, der nicht weiß, wie er morgen seine Miete bezahlen soll. Aber gemeinsam, und das meine ich, ist die Unvernunft, die man dem schon mal entnehmen kann, ist allen Klagen, dass sie ausgerechnet von dem System die Rettung aus ihren unterschiedlichen Nöten meinen, verlangen zu können, aus dem diese Nöte und Probleme gerade entspringen. Das ist eine Merkwürdigkeit. Fast noch merkwürdiger, und dann bin ich in meiner Einleitung auch erstmal rum, fast noch merkwürdiger ist nun allerdings, dass sich spiegelbildlich zu den Klagen aus der Wirtschaft oder aus der Arbeitswelt Leute, die ihrem Selbstverständnis nach Kritiker der hier herrschenden Wirtschaftsweise sind. Manche nennen sich sogar Systemkritiker. Dass solche Leute sich zu Beschwichtigungen anschicken. Die Rede ist von Globalisierungskritikern wie beispielsweise Attac, die sich bekanntlich unter der zentralen Parole versammeln: Es ist genug Reichtum für alle da. Es ist genug Reichtum für alle da. Kennt ihr? Oder eine andere Welt ist möglich. Egal an welche Adresse sich diese Parole auch richtet. Ihr Gehalt lautet übersetzt und im Klartext: Leute, lasst doch das Jammern. In dieser Gesellschaft wird so viel Reichtum produziert, dass das glatt für alle reicht. Man muss ihn bloß richtig verteilen. Da wird behauptet, dass die jeweiligen Anliegen, die in den diversen Klagen vorstellig gemacht werden, Einkommen und Absatz, Sozialstaat und Wirtschaftswachstum, schon alle irgendwie miteinander verträglich wären, wenn man nur das System der Verteilung des Reichtums hierzulande etwas korrigieren würde. Es ist verrückt, aber so ist es nun mal. Die am Anfang genannte Front der Beschwerdeführer, Arbeiter, Gewerkschaft, Betriebsleiter, Regierung, will unbedingt an jener Wirtschaftsweise festhalten, die ihr permanent materiellen Ärger der einen oder anderen Art bereitet. Und ausgerechnet die Front der Kritiker dieser Wirtschaftsweise, die doch was ändern wollen, weisen diese Klagen dem Gehalt ihrer zentralen Parole nach als völlig unnötig zurück, und behaupten, dass es keinen Grund zum Jammern gäbe, weil eigentlich genug für alle da sei. Komisch. Grund genug, sich diese beiden Seiten, die Beschwerden, das Jammern und das Beschwichtigen, einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Was ich im Folgenden machen will, ist dieses. Ich behaupte, und das ist die etwas andere Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, ich behaupte nämlich, dass diesen zentralen Beschwerdeinhalten, die ich am Anfang vorstellig gemacht habe, zu entnehmen ist, was es mit dem Kapitalismus auf sich hat. Man muss sie, die Beschwerdeinhalte, nur ein wenig genauer anschauen, dann wird klar, behaupte ich, wie diese Produktionsweise funktioniert und warum sie ohne die mannigfaltigen und allseits beklagten, in Anführungszeichen, Nebenwirkungen überhaupt nicht zu haben ist, dass die notwendig zu dieser kapitalistischen Gesellschaft dazugehören. Ich behaupte also, dass den andauernden öffentlichen Klagen, die niemandem verborgen bleiben können, die jeder in der Zeitung und im Fernsehen ständig um die Ohren geschlagen bekommt, dass diesen Klagen die Kritik des Kapitalismus, die Kritik seiner grundlegenden Gesetzmäßigkeiten zu entnehmen ist. Um dem Gedankengang zu folgen, sind allerdings zwei Voraussetzungen notwendig. Die erste Voraussetzung, und das ist eine ganz herzliche Bitte an alle hier im Saal, man darf die Beschwerden weder für selbstverständlich halten, obwohl man sie ständig hört, und man darf sich nicht auf den Standpunkt einer dieser Beschwerden stellen. Man muss, selbst wenn man betroffen ist von den Beschwerdegegenständen, mal ein bisschen davon abstrahieren. Man muss schon ohne die sonst verlangte gewohnheitsmäßige vorgängige Einordnung aller Beschwerden in den normalen Alltag dieser Gesellschaft, ohne Scheuklappen des in jeder Betroffenheit nun mal immer steckenden privaten oder öffentlichen Interesses an die Sache herangehen. Das sind die beiden Bitten, die ich habe, und jetzt geht's los. Fangen wir mit der ersten Klage an. Mit der Klage, die ich zuletzt genannt habe. In der FAZ stand am schönsten formuliert, ich kann es von einigen Soziologen aber auch zitieren, ich habe es in einer Rede von Herrn Schröder auch gefunden, wir leben in einer Freizeitgesellschaft, diese Gesellschaft würde sich zu Freizeitweltmeistern entwickeln und das sei ein Skandal, den man nicht länger unter den Tisch kehren dürfe, sondern dem man offen ins Gesicht schauen müsse. FAZ-Zitat. Man muss sich schon einmal fragen, was eigentlich an einer Freizeitgesellschaft wohl skandalös ist. Was beklagen führende Politiker und Wirtschaftsleute, Journalie und Wissenschaft, wenn sie es dieser Gesellschaft als Mangel ankreiden, dass sie sich zu einer Freizeitgesellschaft entwickelt habe? Ganz unabhängig davon, ob das Urteil eigentlich zutrifft, das ist jetzt gar nicht mein Problem, stellt sich die Frage, welcher Maßstab liegt eigentlich dieser Beschwerde zugrunde? Müsste man nicht, wenn man, wie gesagt, einfach ohne Scheuklappen daran herangeht, sofort feststellen, dass da einiges auf dem Kopf steht? Müsste sich nicht, um das vom Kopf auf die Füße zu stellen, eine Gesellschaft eines solchen Zustandes rühmen? Gerade eine so hoch industrialisierte Gesellschaft wie die hiesige müsste sich doch so eines Zustandes rühmen. Wieso wirklich mit stolz geschwellter Brust von den Wirtschaftskapitänen und von den Politikern verkündet, seht her, wir haben es geschafft, seht her, alle Welt auf unsere Ökonomie, wir haben sie so organisiert, dass sie das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit immer mehr zugunsten der Freizeit verbessert, weil immer weniger Arbeit nötig ist, um den Reichtum zu produzieren, den es braucht, um alle Bedürfnisse zu bedienen. Wenn es denn so wäre, wie der Titel Freizeitgesellschaft verheißt, dann wäre das ein Grund zur Zufriedenheit und kein Anlass zum Jammern. Schließlich das muss nebenbei halt festgehalten werden, ist und bleibt Arbeit, also nicht Freizeit, Arbeit, nun einmal der gesellschaftliche Bereich, in dem all das erst produziert werden muss, was der Mensch zum Leben braucht und mit dem er sein Leben dann frei für sich einrichten können soll. Arbeit ist und bleibt nämlich in jeder Wirtschaftsordnung immer das notwendige Mittel für die Herstellung jener Güter, mit denen der Mensch sein Leben gemäß seiner einfachen oder gehobenen Bedürfnisse gestaltet. Arbeit selbst ist doch nie Bedürfnis für sich. Von daher ist die Arbeitszeit doch auch immer Abzug von freier Zeit. Von freier Zeit, also von der Zeit, die man sonst den Bedürfnissen widmen könnte. Folglich sollten bzw. könnten Menschen, die tatsächlich eine Gesellschaft zur Freizeitgesellschaft entwickelt haben, sich tatsächlich glücklich schätzen. Sie hätten dann ein Verhältnis von freier Zeit zur Arbeitszeit hinbekommen, in der ihr Leben nicht mehr der Mühsal, der notwendigen Mühsal der Arbeit unterworfen wäre, sondern umgekehrt die Arbeit ganz in den Dienst der frei für ihre Bedürfnisse und Interessen zur Verfügung stehenden Zeit zu stellen wäre. Das ist ja einmal nebenbei angemerkt, wenn es denn tatsächlich das wäre, was diese Gesellschaft auszeichnet, es ist es nicht, kommt gleich zur Sprache, wäre ja schon halber Kommunismus. Warum halber, kann man nachher noch drüber reden, ganzer noch nicht. Die zu verrichtende Arbeit wäre gesellschaftlich derart organisiert, dass das Leben tatsächlich zunehmend aus freier Zeit für alle bestünde. Zeit, mit der die Menschen tatsächlich mit sich und für sich sich ihren Interessen widmen können. Von dieser Vernunft will doch die Klage über Freizeitgesellschaft nichts wissen. Vernunft soll der gerade nicht zu entnehmen sein. Und da haben wir schon eine bemerkenswerte Konstellation vor uns. Hier die Klage der Geschäftsleute und ihrer Dolmetscher über die Schande der Freizeitgesellschaft. Auf der anderen Seite aber, und das ist der Punkt, den ich in meiner Einleitung angesprochen habe, haben wir haufenweise, ich nenne sie mal, Freizeitler. Leute, die ganz viele Freizeit haben, die aber mit dieser Freizeit überhaupt nicht zufrieden sind. Die sich beschweren über ihre Freizeit. Das ist eine merkwürdige Konstellation. Hier Klage über Freizeitgesellschaft. Dort Leute, die Freizeit haben, aber sagen, wir wollen die gar nicht. Wir sind mit dieser Freizeit überhaupt nicht gut bedient. Warum kommen die beiden nicht zusammen? Diejenigen, die sich über die Schande der Freizeitgesellschaft beklagen und diejenigen, die sich über die Freizeit beklagen, könnten doch wunderbar zusammenkommen, passen doch wunderbar zusammen. Dann wären die einen ihre Klage über die Freizeit, die ihnen nicht passt, Arbeitslose heißen die normalerweise los, und die anderen wären die Klage über die Freizeitgesellschaft los. Offenbar passiert sowas gerade nicht. Die Merkwürdigkeit daran ist auch schnell aufzulösen. Es verhält sich bekanntlich so, dass diese Freizeitler, ich nenne sie mal Freizeitler wider Willen, widerwillige Freizeitler, gerade das Werk der Beschwerdeführer selbst sind. Die Geschäftsleute haben doch ihren Teil dazu beigetragen und tragen ständig weiter dazu bei, dass immer mehr Menschen immer mehr Freizeit haben. Solche Freizeit, die sie nicht wollen. Sie haben doch die 5 bis 6 Millionen Freizeitler, die wir alle unter dem komischen Begriff Arbeitslose, warum der komisch ist, werde ich nachher noch erklären. Diese 5 bis 6 Millionen Freizeitler hergestellt. Sie haben doch rationalisiert. Sie haben sich gesund geschrumpft. Sie haben ins Ausland ihre Produktion verlagert. Sie haben fusioniert und dann doppelte Abteilungen ausgedünnt und so weiter. Oder sie sind gar pleite gegangen. Niemand als sie selbst hat befunden, dass die 5 bis 6 Millionen Menschen bei ihnen, die jetzt die Schande der Freizeitgesellschaft sein sollen, keine Arbeit mehr haben, dass dieser Skandal in der Welt ist. Diejenigen, die Beschwerde loslassen, sind die Produzenten ihres Beschwerdegegenstandes. Es ist schon eine komische Sache. Ich hätte die ganz herzliche Bitte an Sie da hinten, Ihre Fragen dann, wenn Sie mit meinen beiden Voraussetzungen der Rede in Einklang zu bringen, nur dann zu äußern, wenn sie mit den beiden Voraussetzungen meiner Rede in Einklang zu bringen ist. Welchem Umstand gilt denn nun die Klage über die Freizeitgesellschaft, wenn das, was tatsächlich an Freizeit Menschen angetan wird, das Produkt der Klageführer ist? Es scheint immer rätselhafter. Es kann doch unmöglich sein, dass die Betriebe dieses Resultat ihrer eigenen Geschäftstüchtigkeit, hergestellte Freizeit ist das Resultat von Rationalisierung und allen möglichen anderen Touren, das Geschäft auf Touren zu bringen, beklagen. Das, wenn Sie Ihr eigenes Werk beklagen, könnten Sie ja glatt ändern. Die Leute nicht entlassen oder auch wieder einstellen. Das machen, das wollen Sie aber gerade offenkundig nicht, sondern Sie machen das glatte Gegenteil. Daraus ist ein Schluss zu folgern. Der Schluss heißt, die Beschwerde, die sich hinter dem Titel Freizeitgesellschaft verbirgt, die gilt gar nicht der freien Zeit der Menschen, die überreichlich davon haben, den widerwilligen Vollzeitlern, Vollfreizeitlern, also den Arbeitslosen. Es geht gar nicht um die freie Zeit dieser unbeschäftigten Menschen. Und wenn es nicht um deren Freizeit geht, dann bleibt eben nur noch die freie Zeit der Beschäftigten. Die freie Zeit der Beschäftigten. Um die geht es allein. Und um die geht es in den Beschwerden der Unternehmer. Wie das? Ausgerechnet die freie Zeit derer, die davon vergleichsweise wenig haben, weil sie doch in Arbeit stehen, ist Zielscheibe der Kritik. Ausgerechnet die freie Zeit derer, die täglich in die Fabrik oder ins Büro, auf den Bau oder ins Amt rennen, deren Tages-, Wochen-, Jahreszeit nicht von freier Zeit, sondern von Arbeitszeit bestimmt ist, die ist den Klageführern, muss man nach meiner Beweisführung schließen, zu viel. Die freie Zeit der Beschäftigten ist den Beschwerdeführern immer noch zu viel. Damit haben wir allerdings den ersten Punkt aufgelöst. Der Klage über die Freizeitgesellschaft ist zu entnehmen, dass mehr Arbeitszeit eingefordert wird, und zwar von denen, die noch den Status des einkommensabhängigen Arbeiters, also des Lohnarbeiters, innehaben. Die sollen also für den Lohn, den sie erhalten, noch mehr von ihrer ohnehin knappen freien Zeit opfern, um sie den Betrieben zur Verfügung zu stellen. Allein darum geht es, allein das ist der politökonomische Gehalt der Beschwerde der Freizeitgesellschaft. Betriebe wollen über Arbeit, die sie bezahlt haben, länger verfügen können. Beziehungsweise sie wollen bezahltes Arbeitsvermögen länger einsetzen. Die Geschäftsleute haben daran ein Interesse, das ist sicherlich einigen bekannt, weil sich dadurch, das ist eine ganz einfache Rechnung, die Kosten der Arbeit verringern. Eine bestimmte, bereits weggezahlte Lohnsumme verteilt sich dann über mehrere Arbeitsstunden. Das heißt auch immer, und darauf kommt es Ihnen an, dass auf die in der Arbeitszeit jeweils hergestellte Anzahl von Stücken weniger Lohn entfällt, diese also billiger angeboten werden können. So rechnen Unternehmer, und das macht aus ihrer Kalkulation überhaupt erst eine kapitalistische Kalkulation. Sie wollen gar nicht mehr Arbeitszeit für alle. Der Skandal der Freizeitgesellschaft ist nicht der Auftakt zu einer Forderung nach Umverteilung, sondern sie wollen für jede Stunde, die sie bereits bezahlt haben, mehr Arbeit einfordern, oder sie wollen für den Lohn, den sie bezahlt haben, länger die Arbeit benutzen können. Dieses Verhältnis, nur um dieses Verhältnis geht es Wenn diese Klage in die Welt kommt, das ist etwas, was Marx übrigens durchaus politökonomisch Ausbeutung, Expropriation genannt hat. Unternehmer wollen für den gezahlten Lohn Arbeiter mehr herannehmen, länger, intensiver herannehmen, weil sie auf diese Art und Weise für ihn mehr Wert schaffen, als sie in Lohnform weggegeben haben. Was ich jetzt der Klage über die Freizeitgesellschaft entnommen habe, wird für sich im Übrigen auch von der Presse überhaupt nicht verschwiegen, sondern gelegentlich angesprochen. Die Wirtschaftsjournalistin der FAZ, Heike Göbel, landet, nachdem sie am Anfang den Skandal der Freizeitgesellschaft formuliert hat, am Ende ihres Artikels ganz systematisch exakt bei dem, worauf es den Betrieben ankommt, wenn diese Klage in die Welt gesetzt wird. Sie sagt nicht, nachdem sie über den Skandal der Freizeitgesellschaft geredet hat, schrecklich, diese Freizeitgesellschaft, die Leute wissen nichts mit ihrer Freizeit anzufangen, ich gebe ihnen mal ein paar Tipps, mehr FAZ lesen oder sonst was, sondern sie sagt logisch, in der Logik, die ich vorgeführt habe, die Möglichkeit, ich zitiere, die Möglichkeit zu Mehrarbeit ohne vollen Lohnausgleich senkt die Kosten der Arbeit in Deutschland. So lässt sich der Skandal der Freizeitgesellschaft überwinden. Ihr Sorgeobjekt in Sachen Freizeit sind also gar nicht diejenigen, die zu viel davon haben, sondern es ist die Wirtschaft, die für zu wenig Arbeit bzw. für zu viel Freizeit derer, die sie noch beschäftigt, zu viel Lohn zahlen muss. Weil Betriebe nun einmal so und nicht anders kalkulieren, deswegen fruchtet auch, das kann ich an der Stelle sagen, der Vorschlag der Gewerkschaften, mit der sie diesem sogenannten Skandal zu Leibe rücken will, überhaupt nicht, wenn sie für Umverteilung der vorhandenen Arbeit zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten plädiert. Dieses Plädoyer, das heißt ungefähr folgendermaßen, wenn ihr Unternehmer, Kapitalisten, mehr Arbeitszeit braucht, dann wendet euch doch an diejenigen, die draußen vorm Tor stehen und sich euch anbieten, denen ihre Freizeit, weil unbezahlte Freizeit zu viel ist, sich um Arbeit drängen, sich nach Arbeit drängen. Eure Bitte würde mit Sicherheit erhört, denn die sind, wie gesagt, mit ihrer freien Zeit so gar nicht zufrieden. So ein Vorschlag der Gewerkschaften, regelmäßig erneuert, wird nicht nur von den Unternehmern zurückgewiesen, sondern wird wie ein Anschlag auf die wirtschaftliche Vernunft der Marktwirtschaft, des Kapitalismus behandelt. Eines sollte man der Gewerkschaft dabei nicht vorwerfen. Man sollte der Gewerkschaft dabei nicht vorwerfen, dass dieser Vorschlag regelmäßig in einem Fiasko endet und zurückgewiesen wird. Ob so ein Vorschlag Erfolg hat oder keinen Erfolg hat, sagt nichts über die Vernunft der vorgetragenen Forderung aus, sondern sagt allenfalls über Machtverhältnisse zwischen Gewerkschaften und Kapital aus. Ein Misserfolg der Gewerkschaften kritisiert somit weder automatisch die Verlierer und ihre Anhänger, noch adelt der Erfolg die Gewinner. Wenn man diesen Vorschlag der Gewerkschaft kritisieren will, und der ist zu kritisieren, dann muss man schon ein wenig anders herangehen. Diese Forderung der Gewerkschaft, Umverteilung der geforderten Arbeit an die verfügbaren Arbeitskräfte, seien sie beschäftigt oder unbeschäftigt, ist erstens, ich nenne das mal idealistisch, und zweitens gemein. Denn erstens, sie will nur Arbeit gerecht verteilen. Und zwar in einem ökonomischen System, das sich durch das glatte Gegenteil auszeichnet. Absolut arbeiten immer weniger Leute, während den übrig gebliebenen, also den Beschäftigten, relativ immer mehr Arbeit abverlangt wird. Idealistisch ist diese Forderung also darin, dass sie vornehm von der den Gewerkschaften überhaupt nicht unbekannten kapitalistischen Kalkulation mit bezahlter Arbeit abstrahiert, einer Kalkulation, der, wie ich gerade entwickelt habe, ausschließlich darum geht, möglichst wenig Leute bezahlt zu beschäftigen, um diese für möglichst wenig Lohn möglichst viel arbeiten zu lassen. Insofern kann man durchaus meiner Herzensfreundin Heike Göbel von der FAZ zustimmen, wenn sie den Gewerkschaften Realitätsferne bescheinigt. Sie meint es natürlich ein bisschen anders, weil sie findet den Vorschlag idealistisch, weil sie die kapitalistischen Forderungen nicht erfüllt. Ich finde den Vorschlag idealistisch und gemein. Dem würde sich Heike Göbel nicht anschließen. Gemein ist der gewerkschaftliche Vorschlag, weil in diesem Vorschlag überhaupt nicht mehr vorkommt, warum denn Leute überhaupt Arbeit wollen oder genauer in diesem System Arbeit wollen müssen. Warum sie denn eigentlich mit dem Status des Freizeitlers paradoxerweise überhaupt nicht zufrieden sind. Wissen tut das natürlich schon jeder. Diese Menschen brauchen halt Geld für ihren Lebensunterhalt und sie haben keine eigene Einkommensquelle, sie haben keine Geldquelle, sie müssen sich also verdingen. Die Umverteilungsforderung tut hingegen so, als ob die Leute bloß Beschäftigung suchen würden und ihnen dabei die Lohn, also die Geldfrage, egal wäre. Arbeit soll gerecht verteilt werden, dann ist die Welt in Ordnung. Was die Betriebe für die Arbeit zahlen, ist ein Gesichtspunkt, der in dieser Umverteilungsforderung keine Rolle spielt. Und dabei gehen die Leute überhaupt nur wegen der Bezahlung zur Arbeit. Das ist nun auch nebenbei rausgekommen. Kein Mensch hierzulande ist auf Arbeit scharf. Ich würde sogar behaupten, das gilt nicht nur für kapitalistische Produktionsweisen, sondern das gilt immer. Arbeit, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ist eben die Abteilung des gesellschaftlichen Lebens, in dem die Arbeitsprodukte, die konsumiert werden sollen, erst einmal hergestellt werden müssen. Jeder ist doch froh, wenn die Arbeit beendet ist und das Konsumieren, das Benutzen der hergestellten Produkte tatsächlich das Leben ausfüllt. Und erst recht reißt sich keiner um Arbeit unter den Bedingungen einer kapitalistisch organisierten Produktion. Es weiß schließlich jeder, der schon mal drin war, wie es in Fabrik und Büro, im Hoch- und Tiefbau und so weiter zugeht, dass Arbeit danach beurteilt wird, inwieweit sie von den Arbeitern, wie weit sie noch aushaltbar ist, dass sie aufgrund ihrer Ausrichtung und Organisation nach den genannten kapitalistischen Kalkulationen notwendig immer den Ruin von physisch und Psyche impliziert. Kleine statistische Zahl, 30% aller Arbeitnehmer hierzulande verlassen als Frühinvaliden die Arbeitswelt. Wenn Menschen also ausgerechnet mit viel freier Zeit unzufrieden sind und nach Arbeit rufen, dann kann diesem Ruf, das ist mein nächster Gedanke, überhaupt nur eine Zwangslage zugrunde liegen. Und diese Zwangslage heißt begrifflich Lohnabhängigkeit. Sie heißt nicht Beschäftigungslosigkeit. Aufpassen, das nicht verwechseln. Lohnabhängigkeit ist mit Beschäftigungslosigkeit nicht zu verwechseln. An Beschäftigungsmöglichkeiten würde es keinem Menschen irgendwie fehlen. Beschäftigung ist was ganz anderes als Arbeit für Lohn. Wer sich in seiner freien Zeit mit Gartenarbeit beschäftigt, mit der Sortierung seiner Briefmarkensammlung oder mit sonst was, der folgt seinen Interessen in dieser Beschäftigung. Ein Geld bringen solche Beschäftigungen bekanntlich nicht ein. Im Gegenteil, sie kosten den, der sich so gemäß seines Interesses beschäftigt, viel Geld. Wer Arbeit so dringend einklagt, so dringend nur Arbeit, Arbeit, Arbeit ruft, so Arbeit einklagt, als sei sie selbst sein Bedürfnis, was sie nicht ist, der verfügt eben nicht über ein Mittel, das er für seine Lebensnotwendigkeiten braucht, weder über Produktionsmittel noch über eine sonstige Geldquelle. Also, wer Arbeit sucht, sucht nicht Arbeit, sondern muss einen sogenannten Arbeitgeber suchen, und der gibt Arbeit gegen Lohn nur dann, wenn diese Geldausgabe ihm selbst Geld einträgt. Der Arbeitgeber ist also zur Entlohnung des Arbeitnehmers ausschließlich dann gewillt, wenn sie sich für ihn lohnt. Und aus diesem Faktum kann man einen weiteren Schluss ziehen auf diese Gesellschaft. Das Interesse beider Seiten an diesem Prozess. Der eine muss Geld verdienen, weil er keine eigene Geldquelle hat, aber Geld braucht für Lebensmittel. Der andere ist interessiert daran, für wenig Lohn viel Arbeit zu kassieren. Das Interesse dieser beiden Seiten kann zugleich nicht aufgehen. Nochmal zusammengefasst. Der eine der beiden will für wenig Lohn viel Arbeit und der andere, richtig spiegelbildlich, will für wenig Arbeit möglichst viel Lohn. So stehen sie sich gegenüber und es ist ein Gegensatz, der einfach nicht zugleich aufgehen kann. Lohnen kann sich das Arbeitsverhältnis für beide Seiten zugleich nicht. Obwohl die Gewerkschaften seit über 100 Jahren was anderes erzählen, es ist eine Lüge, dass das Interesse der Lohnarbeit mit dem Interesse an Profit verträglich ist. Nein, es ist substanziell und in dieser Gesellschaft unaufhebbar nicht verträglich. Das alles, dieser die hiesige Gesellschaft auszeichnende Antagonismus, verrät die Klage über die Freizeitgesellschaft. Und noch etwas Letztes verrät sie. Warum diese Freizeiter eigentlich Arbeitslose heißen, ist ein kleines Geheimnis, was jetzt damit auch geklärt ist. Warum heißen Freizeitler bei uns nicht Freizeitler, sondern Arbeitslose? Warum ist die freie Zeit des Menschen hier negativ bestimmt? Frei von Arbeit, los von Arbeit. Ausgesagt ist damit, dass den Menschen offensichtlich etwas fehlt hierzulande, wenn sie viel freie Zeit haben. Genauer, ihnen fehlt ausgerechnet das, was ihre Freizeit hierzulande begrenzt. Ihnen fehlt Arbeit, natürlich für Geld. Und ohne ein solches Verhältnis taugt im Kapitalismus die ganze Freizeit nicht. Ohne dass man über Geld verfügt, taugt die ganze Freizeit nicht. Und die Arbeitslosen sind deswegen die Anführer der Beschwerde über ihre Freizeit, weil sie genau das erfahren. Die Beschwerde über die hiesige Gesellschaft, sie sei eine Freizeitgesellschaft, implizierte also eine doppelte Unwahrheit. Erstens, der Arbeitslose verfügt zwar über einen Haufen freie Zeit, aber über kein Mittel, um diese Freizeit gemäß seinen Interessen zu gestalten. Und zweitens, dem Lohnarbeiter bleibt wenig freie Zeit, die ist nämlich durch Arbeit bestimmt, diktiert, weswegen sie auch in erster Linie für die Erholung von derselben bzw. für die Wiederbefähigung für weitere Arbeit herhalten muss. Über Freizeit in dem Sinne, dass die Menschen Zeit hätten, jene Dinge zu tun, zu denen sie Lust haben, und auch über die Mittel verfügen, das für sich zu organisieren, verfügen also hierzulande weder Arbeitslose noch Arbeiter. Soweit erstmal zum ersten Beschwerdetitel. Zum zweiten. Ich mache weiter mit der Beschwerde der Unternehmer über Absatzschwierigkeiten. Einiges ist nebenbei über diese Beschwerde über Absatzschwierigkeiten schon fast gelöst. Ich will trotzdem noch mal etwas prinzipiell an diese Klage herangehen. Was sind das eigentlich für merkwürdige Schwierigkeiten, diese Absatzschwierigkeiten? Offensichtlich handelt es sich dabei schon wieder um eine ziemlich paradoxe Angelegenheit. Da haben zum Beispiel Automobilfabriken oder CD-Fabriken sich schöne Hallen hingestellt. Opel Rüsselsheim soll eine Zeit lang die modernste Autofabrik gewesen sein. Da haben Unternehmen enorm viel Geld in ihre Fabriken gesteckt, sie mit der produktivsten Maschinerie, mit Automaten ausgerüstet. Damit produzieren sie ganz offensichtlich enorme Mengen von Autos, Kühlschränken, DVD-Playern oder sonst was. Und auch an der Stelle könnte man erstmal innehalten und sagen, klasse. Klasse. Eine Zunahme der Masse an stofflichem Reichtum ist doch hervorragend. Zumal, wenn diese in größerer Zahl hergestellten Gegenstände des Bedürfnisses auch noch in kürzerer Zeit aufgrund der Produktivität der Arbeit hergestellt werden kann. Nochmal klasse. Es entstehen immer mehr nützliche Gebrauchsgüter in immer kürzerer Zeit. Das hieße ja wohl Folgendes. Wieso eigentlich Beschwerde? Es stünden doch für immer mehr Menschen immer mehr Gebrauchsgegenstände, also immer mehr stofflicher Reichtum zur Verfügung. Und zweitens ließe sich auf diese Art und Weise, wenn man es mal so nimmt, die Arbeitszeit zugunsten der Freizeit verkürzen, sodass mit dem Anwachsen der Gebrauchsgüter auch die freie Zeit wachsen würde, in der man sich ihnen widmen könnte. Und doch, und das ist die nächste Verrücktheit, stellt sich dieser Reichtum, Zuwachs an stofflichen Gütern in kürzerer Zeit mehr produziert, den Betrieben als Mangel dar, über den sie sich beschweren. Absatzschwierigkeiten. Sie leiden also, das muss man sich einfach mal vorstellen, unter einem zu viel an Reichtum. Und warum leiden sie darunter? Unter einem zu viel an Reichtum. Sie sagen es dazu, weil sie ihn nicht absetzen können. Was ist denn das? Das ist eine Verrücktheit, die auch nur Kapitalisten zustande bringen. Man ist versucht, den armen betrieblichen Absatzstrategen zuzurufen, hallo, liebe Verkaufsstrategen, wir hätten da schon eine Lösung. Stellt doch das Zeug, Autos, Kaffeemaschinen oder sonst was, unter dessen zu viel ihr so leidet, einfach irgendwo hin. Macht einen Zettel dran zur freien Bedienung und wir wären sicher, das Zeug würde in Bruchteilen von Stunden an den Mann gekommen sein. Im Nu wären alle Haushaltsgeräte, alle Autos, alle Lebensmittel verschwunden. Nur wenn gesagt würde, hier, das ist uns zu viel, bitteschön, bedient euch. Machen keine. Woran leiden also kapitalistische Unternehmer, wenn sie klagen, dass ihre Waren nicht laufen, nicht gehen, wie die Redeweise heißt? Haben sie zu viel produziert im Verhältnis zu nationalen oder zu weltweiten Bedürfnissen? Bedürfnisse unterstrichen? Natürlich nicht. Ganze Kontinente leiden unter Hunger und Durst und die Armutsberichte der Bundesregierung sprechen ebenfalls für sich. Alle reichlich mit Gebrauchsgegenständen, mit stofflichem Reichtum zu versorgen, das ist offensichtlich gar nicht das Maß, an dem kapitalistische Produzenten ihren Absatz messen. Obwohl in Sozialkundebüchern immer das Gegenteil steht. Ja, genau das steht, Entschuldigung. Ihnen ist das Zeug zu viel im Verhältnis zur vorgefundenen Ausstattung der Bedürfnisse mit Geld. Und nur in dieser Weise interessieren sie Bedürfnisse, wenn diese Bedürfnisse mit Geld ausgestattet sind. Betriebe, die über Absatzschwierigkeiten klagen, leiden also nicht an fehlendem Bedürfnis nach ihren Gegenständen, sondern leiden an mangelnder Zahlungsfähigkeit der Bedürfnisse, an der mangelnden Verfügung der potenziellen Käufer, also der Menschen mit Bedürfnissen, über Geld. Aber auch in diesem Fall muss man sagen, die Unternehmer, die über Absatzschwierigkeiten klagen, klagen über etwas, was sie selber hergestellt haben. Wie bei der Freizeitgesellschaft. Die Unternehmer beklagen sich über die Konsequenz ihrer, ich sag's mal, eigenen Geschäftstüchtigkeit. Ja, was ist denn, wenn Betriebe ständig das Verhältnis von Lohn zu Leistung optimieren? Was ist, wenn sie für die gleiche Zeit immer weniger zahlen? Was ist, wenn nach Rationalisierung die Leute auf die Straße gesetzt werden? Was ist, wenn Gewerkschaften sich darauf einlassen, dass immer weniger Lohn tariflich abgesichert den Leuten gezahlt wird. Dann ist jedes Bedürfnis nach solchen Konsumgegenständen wenigstens als Werk der betrieblichen Geschäftsstrategien eben mit weniger Knete ausgestattet. Die kapitalistischen Betriebe produzieren also selbst die permanente Beschränkung des zahlungsfähigen Bedürfnisses nach Lebens-, Konsumptions- und vermittelt auch Produktionsmitteln. Einerseits bringen sie qua Einsatz von Maschinerie immer schneller, immer mehr Zeug auf den Markt. Andererseits drücken sie damit zugleich auf die gesellschaftliche Zahlungsfähigkeit, weil die Produktivkraftsteigerung permanent bezahlte Arbeiter überflüssig macht oder den Leuten für die Arbeit immer weniger zahlen will. Einerseits sind sie also auf die Absenkung der Lohnkosten scharf, um die hergestellten Produkte billiger als die Konkurrenz anzubieten. Andererseits wirken sie mit exakt dieser Maßnahme negativ auf die Kaufkraft, die sie brauchen, um ihr Mehr an Waren abzusetzen. Das heißt, wir sind in einem nächsten Widerspruch angelangt. Jeder Unternehmer hat ein doppeltes, und zwar sich in den jeweiligen Ansprüchen an ihn ausschließendes Interesse am Arbeiter. Der Arbeiter interessiert den Kapitalisten immer doppelt. Einerseits interessiert er ihn als Lohnarbeiter, für den jede Lohnkost ist und jeder Pfennig gezahlter Lohn sich lohnen soll. Und zugleich interessiert er ihn als Käufer, als Konsument. In der Produktion soll er möglichst billig sein, aber als Käufer kann er gar nicht genug Geld in der Tasche haben, um ihr Zeug zu abzunehmen. Wenn er nicht ausreichend kauft, muss er sich als Konsummuffel oder Konsument im Streik beschimpfen lassen. Doch woher soll dieses Geld zum Kaufen kommen, wenn nicht gerade aus dem Verdienst, den der kapitalistische Unternehmer immer nur nach seinen Rentabilitätsgesichtspunkten kalkuliert und deshalb beständig absolut oder relativ minimiert? Auch dieser Widerspruch ist im Kapitalismus unauflöslich. Seine Verlaufsform treibt die Käufer in Ratenzahlungen und in Schuldenfallen aller Art, die man überall lesen kann. Und die Gewerkschaften treibt dasselbe zu Lohnforderungen, die sie mit fehlender Kaufkraft begründen. Frei nach der Devise: Liebe Kapitalisten, ihr müsst doch einfach mehr Lohn zahlen, weil wenn ihr mehr Lohn zahlt, dann können die Leute auch euer Zeug kaufen. Die Unternehmer sind natürlich dann so frei zu antworten: Liebe Gewerkschaften, wenn ihr euch schon unseren Kopf zerbrecht, wenn ihr schon unseretwegen eure Lohnforderungen aufstellt, wenn ihr uns schon einen Gefallen damit tun wollt, dann fangt bitte vorne an und nicht hinten. Dann geht einfach sein Einverstanden mit Tarifforderungen, in denen Lohnsenkungen daraus kommen. Leider muss man heutzutage sagen, kommen diese Hinweise bei der Gewerkschaft fürchterlich gut an. Wir können das Leiden der Betriebe an Absatzschwierigkeiten, Leiden jetzt natürlich in Anführungszeichen, noch etwas näher bestimmen. Die Betriebe leiden an mangelnder Zahlungsfähigkeit, weil offensichtlich die hergestellten hübschen Güter für sie nur einen einzigen Zweck haben. Das ist ein Schluss aus dem gerade Gesagten. Einen einzigen Zweck haben, an den Geldbeutel der Kunden heranzukommen. Menschen mit Gütern zu versorgen, ist ebenso wenig ihr Anliegen, wie Arbeitsplätze zu schaffen oder die Gesellschaft mit Kaufkraft auszustatten. Die Güter, die sie den potenziellen Verbrauchern feilbieten, heißen eben nicht umsonst nicht Güter, nicht Gebrauchsgegenstände, sondern Waren, die eben nur für Geld zu haben sind, deren Verwandlung in Geld also der Zweck der ganzen Operation ist. Leute bleiben folglich dann und deshalb unversorgt, kommen nicht an Gegenstände ihres Bedürfnisses heran, müssen sich ihre Bedürfnisse abschminken, wenn und weil sie über keine hinreichende Zahlungskraft verfügen. Das kennzeichnet hierzulande Arbeitslose und Arme in aller Welt gleichermaßen. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Gemeinheit dieses Systems. Da gibt es auf der einen Seite Gerade nur, weil es nur darum geht, Waren gegen Geld zu verkaufen. Auf der einen Seite Güter im Überfluss, volle Lager. Sie kennen das, Autohalden, Milchseen, Butterberge. Und auf der anderen Seite Menschen, die diese Güter brauchen. Und die beiden Seiten, die sich auch in diesem Fall so wunderbar ergänzen würden. Hier sind die Sachen im Überfluss da. Da ist das Bedürfnis, kommen im Kapitalismus überhaupt nur unter einer einzigen Bedingung zusammen. Beim Verkäufer muss die Kasse klingeln, sonst kommt der Bedürftige nicht an die Gegenstände seines Bedarfs und ihr Besitzer bleibt auf ihnen sitzen. Ist keine ausreichende Zahlungskraft vorhanden, wird nicht gegengekauft bzw. nicht verkauft, da können die Bedürfnisse noch so dringend oder auch noch so gut begründet sein. Es findet keine Transaktion. Der Ausschluss der Bedürftigen von der Warenwelt bleibt dann definitiv. Dann muss der Mensch eben seine Bedürfnisse neu sortieren und einige von ihnen in der Schublade, einige mehr von ihnen in der Schublade Luxus abschieben. Luxus, den man sich nicht leisten kann, was vorher noch zu Lebensnotwendigkeiten gehört hat. Dieser Grundsatz und nicht sonst, ich habe es eben schon gesagt, ist das Geheimnis von Armut hierzulande, aber auch sonst auf der Welt. Wo sich diese Wirtschaftsweise weltweit durchgesetzt hat, werden Hunger, Durst und sonstige Bedürfnisse nur dann gestillt, wenn der Mensch über Geld verfügt, werden Krankheiten nur geheilt, wenn Medikamente bezahlt werden können und so weiter und so fort. Das Ganze hat allerdings eine Voraussetzung, die man jetzt auch schon erschließen kann. Das, was sich da zwischen Bedürfnissen und produzierten Gütern als Schranke errichtet hat, Schranke, die nur mit Geld zu überwinden ist, das ist beileibe keine Privatsache der Unternehmer. Obwohl der Name dieser Schranke, der da zwischen Bedürfnis und Gebrauchsgut errichtet ist, erst einmal nach Privatsache klingt. Der Name dieser Schranke ist nämlich Privateigentum. Und das Privateigentum bedeutet, dass dem Eigentümer, also dem Fabrikbesitzer beispielsweise, die ausschließliche Verfügungsmacht über seine Produkte obliegt. Es ist das allerdings eine Macht, eine ökonomische Macht, die ihre Wucht überhaupt nur deshalb entfalten kann, und nicht lächerlich wirkt, weil sie eine andere Macht, die jeder von Ihnen im Saal kennt, nämlich die Staatsgewalt hinter sich hat, die den Schutz des Eigentums garantiert. Anders ausgedrückt, die ökonomische Macht, die vom Eigentum ausgeht, ist nicht in der Person des Privateigentümers begründet, sondern allein in der Macht des Staates. Wer diese von ihm installierte Schranke ignoriert, wird deshalb auch hierzulande unter der Rechtskategorie Krimineller, Verbrecher einsortiert, verfolgt und vorbestraft. Diese ökonomische Macht des Privateigentums besteht also nicht nur auf dem Papier. Die ökonomische Macht des Privateigentums insistiert also nicht nur darauf, dass das Produkt, das jemand benutzen will, dann das Logo des Produzenten hat, dass da Boss oder Nike oder Daimler-Benz draufsteht. Das wäre ja harmlos. Mit so einem Anspruch, hey, Benutzer, mach klar, das Zeug ist hier produziert, von Daimler-Benz oder VW. Mit einem solchen Anspruch könnte man sich in der Tat leicht arrangieren. Da könnte man sagen, gebt rüber, was ich brauche. Dafür kann es ruhig euer Eigentum bleiben. Da kann sogar euer Logo draufstehen. Das würde mich überhaupt nicht stören. Hauptsache, ich kann es benutzen. Nichts da. Im Kapitalismus bilden Eigentum und das Benutzen eine unauflösliche Einheit. Dabei will der Eigentümer seine Produkte überhaupt nicht selbst benutzen. Die ökonomische Macht des Privateigentums verfügt also den Ausschluss aus der Welt der Güter für alle jene, die sie produzieren, unterrichtet, unterstützt mit der Staatsgewalt oder auf der Grundlage der Staatsgewalt das Geldgebot. Nur deswegen schreien übrigens alle arbeitslosen Menschen nach Arbeit, obwohl sie nicht Arbeit meinen, sondern Geld. Denn benutzen können sie Gebrauchsgegenstände. Nicht solange sie fremdes Eigentum sind, sondern nur dann, wenn sie selbst Eigentümer werden. Und das geht hierzulande nicht nur über die formelle Anerkennung des Eigentums, sondern das geht nur, indem man den Eigentümer mit Geld für seine Produkte entschädigt. Erst dann geht benutzen. So gesehen, auch das kann man sich mal klar machen, ist faktisch, egal was der Mensch im Kopf hat, ist jede Transaktion, ist jedes Kaufen einer Ware, die vorher Privateigentum des Produzenten oder des Fabrikbesitzers war, immer auch zugleich faktisch die Anerkennung der Staatsgewalt, die Privateigentum schützt. Ich habe schon länger geredet, als ich wollte, deswegen mache ich ein bisschen schneller und lasse ein paar Sachen aus. Ich komme zum dritten, Wirtschaftswachstum. Was ist denn das für ein Beschwerdetitel? Jedermann weiß, es ist die Dauerklage kapitalistischer Staaten, das Wirtschaftswachstum ist nicht so ausgefallen, wie wir es uns vorgestellt haben. Nur 0,5%, nur 1,2% und so weiter. Auch die Sache mit dem fehlenden Wirtschaftswachstum, dieser Klage ist im Prinzip schon halb erklärt. Deshalb soll auch hier erstmal etwas prinzipieller zunächst die Frage gestellt werden, was denn das ist, was denn das sein soll, dessen einzige Eigenschaft es ist, immer wachsen zu sollen. Es wird fehlendes Wirtschaftswachstum eingeklagt. Wirtschaft ohne Wachstum scheint irgendwie nichts recht zu sein. Die Zielangabe ist also allein schon darin merkwürdig, dass sie gar nicht konkret angibt, was da eigentlich in der Wirtschaft permanent wachsen soll. Die Wirtschaft. Will der Staat nun mehr Autofabriken haben? Sollen für ihn mehr Schulen oder Autobahnen oder Panzer oder Maschinengewehre oder Parlamentssessel gebaut werden? Ist gar mit Wirtschaftswachstum die Mehrung des Wohlstands der Leute gemeint? Kann alles nicht sein. Denn bei solchen konkreten Anliegen, mehr Autobahnen, mehr Parlamentssessel, um mal was Harmloses, relativ Harmloses zu nehmen, würde man nie und nimmer auf dieses merkwürdige Dauerprogramm Wirtschaftswachstum, immer mehr Wirtschaftswachstum als Devise kommen. Wenn es um sowas ginge, konkrete Sachen, die fehlen, Fabriken oder Schulen, Autobahnen oder was habe ich gesagt, Maschinengewehre, dann würde man sagen, das fehlt jetzt, da brauchen wir so und so viel Stück von, wenn es erreicht ist, dann fehlt es halt nicht mehr, dann braucht man da kein Wachstum mehr. Dann wird was anderes gemacht, so viel, wie man eben davon haben will. Wenn es um konkrete Produkte ginge, dieser Produktionsweise, dann wäre das Diktum, das Ding namens Wirtschaft soll abstrakt immer wachsen, absurd. Die Wirtschaftsweise, deren Eigenschaft es sein soll, ständig wachsen zu müssen, die ständig wachsen muss, damit sie überhaupt ihre Bestimmung Wirtschaft gleich Wirtschaftswachstum erfüllt, ist natürlich nichts anderes als die kapitalistische. Die staatliche Forderung nach Wirtschaftswachstum macht damit deutlich, dass der Staat einer Ökonomie vorsteht und sich um sie sorgt, deren Reichtum das Nichtwachsen offensichtlich nicht recht aushält. Fehlendes Wirtschaftswachstum oder gar Rückgang ist hierzulande eine Katastrophe namens Krise oder ähnliches. Dem Staat geht es um nichts anderes, kann man daraus schließen, als um Kapitalwachstum, egal was jetzt jeweils als Kapital auf die Welt kommt. Ob das Werkzeugmaschinen sind, ob das Stühle sind, ob das Panzer sind und so weiter. All das wird nur gezählt als Zuwachs, als abstrakter Zuwachs einer Wertgröße, der Wertgröße, von der jedermann weiß, wie sie beziffert wird, nämlich in Geldeinheiten. Wenn nun der Staat seit Jahren und seit Jahrzehnten immer nur Wirtschaftswachstum fördern will, und fehlendes Wirtschaftswachstum beklagt. Wenn er nicht sagt, ich habe folgende Ziele, ich brauche ein neues Nahverkehrssystem, ich brauche Menschen, die ordentlich gebildet sind, mindestens 12 Jahre vernünftiges Zeug in der Schule gelernt haben und nebenbei vielleicht noch ein bisschen Wirtschaftswachstum. Sondern wenn die Prioritäten innerhalb der staatlichen Politik umgekehrt sind, wie jedem staatlichen Programm, was eine Regierung nach ihrer Wahl vorstellt, immer heißt, erstes und oberstes Ziel Wirtschaftswachstum. Gleich danach kommt als angebliche Konsequenz von Wirtschaftswachstum Beschäftigung. Dann muss man sagen, dieses Ziel Wirtschaftswachstum genießt oberste Priorität in der hiesigen nationalen Politik des kapitalistischen Staates. Und damit ist Folgendes befunden. Mit dem staatlichen Ziel, es kommt auf Förderung von Wirtschaftswachstum an. Damit ist Folgendes von staatlicher Seite über diese Gesellschaft und ihre Ökonomie befunden. Erstens sagt damit der Staat, eins ist klar, hierzulande hat überhaupt nur eine Ökonomie zu herrschen, nämlich jene, die Wirtschaftswachstum hervorbringt. Und es ist nun mal nur die kapitalistische. Alles andere, sagt damit der Staat, hat unter meiner souveränen Aufsicht als Ökonomie keinen Platz. Zweitens, sagt er, Staatsreichtum bilanziert sich in Zuwachsraten des Wirtschaftswachstums. Staatsreichtum bilanziert sich also nur in gelungenem Wirtschaftswachstum. Das heißt, der Staat definiert sich umso reicher, je größer das Wirtschaftswachstum, also je größer das Kapitalwachstum ist, das in seiner Nationalökonomie zustande kommt. Je mehr von diesem Kapitalwachstum in seine Taschen fließt, über Steuern, desto zufriedener ist er mit seinem Werk, Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das ist der zweite Schluss. Der dritte Schluss heißt, dass der Staat mit seiner Macht auch alles dafür tut, um die besten Bedingungen dafür zu schaffen, dass Wirtschaftswachstum stattfindet. Das heißt, dass die kapitalistischen Betriebe hierzulande oder von dem hiesigen Standort ausgehend auf dem ganzen Weltmarkt gute Geschäfte machen. Er subsumiert die ganze Gesellschaft in allen Bereichen seiner nationalen Politik unter dieses oberste Ziel Wirtschaftswachstum. Und der Bereich, der in den letzten Jahren dabei offensichtlich im Vordergrund gestanden hat, ist dieser Umbau des Sozialstaats mit Agenda 2010. Und noch etwas Viertes ist diesem Urteil, diesem Staat gebricht vor allen Dingen an Wirtschaftswachstumsraten zu entnehmen. Es bedeutet nämlich viertens, dass der kapitalistische Staat, und zwar nicht nur der hiesige, sondern es gilt immer für alle kapitalistischen Staaten, gegen alle anderen Staaten, die dasselbe machen, die dasselbe wollen, eine Konkurrenz aufmacht, und zwar zunächst mal eine politische Konkurrenz aufmacht, um für sein Kapital auch auf fremden Märkten die besten Wachstumsbedingungen herauszuholen. Das heißt, dort sich mit staatlichen Instrumenten durchzusetzen, natürlich seine Konkurrenten auch jeweils auffahren. Zu diesen Instrumenten gehört auch Hilfe. Das ganze staatliche Hilfsprogramm, was jetzt zu beobachten ist, ist nichts anderes als ein Instrument, um in dieser Region Südostasien einen Einfluss für nationale Interessen zu sichern. Man soll bitteschön den humanitären Mantel ein bisschen beiseite tun. Dann weiß man, 500 Millionen Euro addiert um die 370 Millionen privaten Spenden, sind gedacht als Zukunftsinvestition, mit der die Herren Schröder und Fischer in diesen betroffenen Ländern Punkte machen wollen, um dort in dieser oder jener Weise politisch, ökonomisch, aber auch militärisch an Einfluss zu gewinnen. Auch das ist der allerletzte Schluss, der aus Wirtschaftswachstum zu ziehen ist. Und jetzt habe ich den Tsunami auch noch gleich einsortiert. Letzte Abteilung. Letzte Abteilung, bevor ich dann auf Attac komme. Die Beschwerde der Arbeitslosen. Die Beschwerde dieser widerwilligen Vollfreizeitler, wie ich sie genannt habe. Warum rufen sie nach Arbeit, Arbeit, Arbeit? Auch in diesem Punkt ist bereits fast alles zusammen an Argumenten, was man braucht, um das zu klären. Es sind nur noch ein paar Schlüsse draus zu ziehen. Geklärt ist bereits, ich wiederhole, dass Arbeit nicht gefordert wird, weil die Leute sich nicht beschäftigen können. Geklärt ist, dass Arbeit nicht gefordert wird, weil sie Produkte lieber herstellen, als sie benutzen wollen. Unfug. Dass sie nicht gefordert wird, weil des Menschen größter Herzenswunsch ist, kapitalistisch ausgebeutet zu werden. Das ist ja wohl auch nicht der Inhalt des Rufs. Arbeit, Arbeit, Arbeit. In ihrem Ruf nach Arbeit drückt sich vielmehr was anderes und das falsch aus. Sie sind, habe ich gesagt, auch das ist erstmal Wiederholung, gezwungen, weil sie unter dem Diktat des Geldes leben müssen, ohne selbst über eine Geldquelle zu verfügen, sich zu verdingen. All das drückt aus, dass sie hierzulande überhaupt nicht die Herren über die Mittel ihres Lebens sind. Sie sind aber auch nicht die Herren des Mittels, die Herren über den Zusammenhang, über den sie an Geld herankommen können. Produktion und Verkauf von Gütern. Ob sie Arbeit finden, hängt nicht von ihren Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt ab, hängt nicht von ihrer Findigkeit ab, hängt nicht von ihren Selbstdarstellungskünsten in Vorstellungsgesprächen ab, sondern allein davon, ob sich Geschäftsleute finden, in deren Lohn-Leistungskalkulation ihre Einstellung passt. Soweit hatten wir das, jetzt kommt noch was dazu. Wer wie heute auf Montagsdemos und sonst nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit ruft, der ist notwendigerweise, ist ein Schluss, zwangsläufig in eine Lage gebracht worden, in der er bereit sein muss, jede Arbeit anzunehmen, für jeden Lohn und zu allen Konditionen. Arbeit, Arbeit, Arbeit ist die Forderung nach Beschäftigung sans phrase, ohne selbst Konditionen, Bedingungen für das Arbeiten stellen zu können. Nichts anderes drückt diese schon ziemlich verzweifelte Verkehrung des Verhältnisses von Mittel und Zweck an der Arbeit aus. Der Mensch will eigentlich Geld, möglichst ausreichend für ein bequemes Leben. Das ist der Zweck seines Unterfangens. Er fordert aber gerade nicht das, sondern er ruft allein nach dem Mittel, auf das er hierzulande verwiesen ist, Arbeit. Ohne diesen Ruf, wie gesagt, mit Bedingungen zu verknüpfen, unter denen er überhaupt nur zur Arbeit anzutreten gewillt ist. Das kann er sich hierzulande, das ist hergestellt worden, offensichtlich nicht mehr leisten. Es drückt sich also in diesem Ruf nach Arbeit, Arbeit, Arbeit, ein Zustand aus, der auch erst einmal hergestellt werden musste, den gab es nämlich nicht immer. Er steht für den vorläufigen Endpunkt einer kapitalistischen Entwicklung, in der die Arbeiter schon einmal, Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise, organisiert angetreten sind, um aus der Arbeit tatsächlich im Arbeitskampf mehr für sich herauszuholen und um die ruinösen Wirkungen der Arbeit zu mildern. Wer nur nach Arbeit ruft und nicht sagt, mehr Geld, sonst können wir nicht leben, und die Arbeitszeit muss verkürzt werden und diese Schweinereien im Betrieb mit Belüftung und so weiter wollen wir nicht haben. Wer nur noch Arbeit ruft, wer damit zu verstehen gibt, dass ihm nichts anderes bleibt, als Arbeit zu allen Konditionen annehmen zu müssen, der belegt erstens, dass die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft diesen Kampf um die Verbesserung ihrer Lage, wenigstens dies, Verbesserung ihrer Lage, gründlich verloren hat, dass die Arbeiterschaft sich in einer Lage befindet, in der nur noch die Gegenseite Bedingungen diktiert. Und wer nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit ruft, belegt zweitens, dass die natürlich weiter existierenden, überhaupt nicht verbotenen Gewerkschaften mit ihrem eigenen Wirken dieser Niederlage nicht nur nichts entgegengesetzt haben, sondern sie offensichtlich, ich bin mal vorsichtig, konstruktiv begleitet haben. Und der Beleg damit drittens ist das Kapital im gegenwärtigen Zustand der Organisation des Verhältnisses von Lohnarbeit und Kapital frei über alle Erzwingungsmittel gegenüber den Lohnarbeitern verfügt. Die kapitalistischen Betriebe haben diese Entwicklung, und was das im Einzelnen heißt, konnte man in den letzten halben Jahr ständig in der Zeitung lesen, Arbeitszeitverlängerung ohne Geld etc., haben diese Entwicklung inzwischen so weit treiben können, dass sie ganz systematisch Beschäftigte gegen Unbeschäftigte antreten lassen. Wenn neue Arbeitsplätze, auf denen so etwas wie ein regulärer Lohn, also nicht nur 1-Euro-Jobs und so weiter, verdient werden kann, wenn solche Arbeitsplätze immer mehr Mangelware werden, dann bedeutet die Forderung der Arbeitslosen nach Arbeit, Arbeit, Arbeit nichts anderes als Arbeitnehmer, Unternehmer, Kapitalist, ich bin billiger als der andere, habt ihr für mich nicht noch irgendeine Beschäftigung? Oder anders formuliert, nehmt mich, ich mache es euch billiger als die, die noch bei euch arbeiten. Und dann steht das Interesse der Beschäftigten, also denjenigen, die noch in Arbeit sind, an Arbeitsplatzsicherung, das ist übrigens auch das einzige Interesse, was Gewerkschaften noch verfolgen und dafür jede Menge Konzessionen machen in Sachen Lohn, Arbeitszeit, dann steht das Interesse der Beschäftigten an Arbeitsplatzsicherung für nichts anderes als für die vorbehaltlose Beteuerung der noch Beschäftigten als behaltet mich, nehmt nicht die Arbeitslosen Billiganbieter vorm Tor, ich mache es euch mindestens genauso billig, wie die sich euch draußen anbieten. Dies lassen sich kapitalistische Betriebe nicht nur gern gefallen, sondern dies wird, wie ich gesagt habe, von ihnen systematisch benutzt. Und auf dieser Grundlage haben Unternehmen heutzutage, nicht nur in Deutschland, keine Probleme damit, das ganze Tarifgetriebe auf den Kopf zu stellen und nicht Forderungen der Gewerkschaften abzuwarten, sondern jede Tarifrunde mit Forderungen, die sich gewaschen haben, zu stellen. Ich erinnere nur an die Forderung, mit der bekannte Manager Hartz bei VW die Tarifrunde bei VW eingeläutet hat. In den nächsten 5 Jahren sind 30% weniger Lohnkosten zu erreichen oder euer Arbeitsplatz ist gefährdet. So geht es zu. In den gegenwärtigen tariflichen Verhandlungen werden deswegen auch nicht nur Arbeiter vom Kapital gegeneinander ausgespielt, werden nicht nur die Arbeitslosen benutzt, um den Lohn der Beschäftigten zu drücken. Die Konkurrenz der Lohnabhängigen untereinander hat das Kapital schon immer versucht, für seine Zwecke, zu seinen Gunsten auszunutzen. Die gegenwärtig hergestellte Wehrlosigkeit, an der die Gewerkschaften alles andere als schuldlos sind, hat zu einer Lage geführt, in der der Klassenkampf des Kapitals gegen die Arbeiterklasse fast zu einem Kampf geworden ist, den die Arbeiter innerhalb ihrer eigenen Klasse gegeneinander austragen. Arbeitslose treten gegen Beschäftigte an. Das heißt der Sache nach, dass sich die tatsächlichen, in Anführungszeichen, Leidensgenossen nicht etwa zusammenschließen, um gegen die Instanzen, die sie schädigen, vorzugehen, sondern dass sie sich gegenseitig für die bescheidene Lage, in der sie stecken, verantwortlich und fertig machen lassen. Soweit das. Jetzt noch ein kurzes Wort zur Attac. Ich habe gesagt, es ist eine paradoxe Situation, die Beschwerdeführer machen systemkritische Beschwerden auf, wollen aber das System selbst sehen als Instanz, die ihre Beschwerden aus der Welt bringt. Und die systemkritischen Globalisierungsgegner, systemkritischen, mal mehr, mal weniger, stellen sich hin und beschwichtigen die Jammerer, die Beschwerdeführer mit der Parole, es ist genug Reichtum für alle da. Attac stellt fest, zitiere, noch nie gab es in unserer Gesellschaft so viel Überfluss wie heute. Noch nie gab es weltweit so viel Reichtum wie heute. Kein Mensch müsste hungern, kein Mensch an behandelbaren Krankheiten zu sterben. Es gibt genug für alle. Das könnte zunächst einmal ganz harmlos gedeutet werden als der Verweis darauf, in der Tat, wie ich es auch vorhin gesagt habe und an dem Fall der Absatzprobleme erläutert habe, all diese Güter, die immer massenhafter in immer kürzerer Zeit hergestellt werden, die gibt es und die könnten auch die oben angeführten Dienste leisten, Durst löschen, Hunger stillen, Menschen gesund machen. Sie könnten die Bedürfnisse der Menschen befriedigen, wenn sie denn für diese Zwecke überhaupt produziert würden. Genau dieser Fall liegt entgegen anderslautenden Verlautbarungen von Attac im Kapitalismus gerade nicht vor. Der gesamte stoffliche Reichtum kommt nicht zur Befriedigung von Bedürfnissen auf die Welt, und als Instrument zur Mobilisierung von Zahlungskraft, um jene, unter deren Kommando die Produkte hergestellt werden, reicher zu machen. Die Güter kommen als Waren von Privateigentümern, als Privateigentum produziert auf die Welt. Wozu diese Waren von ihrer stofflichen, materiellen, gebrauchsmäßigen Seite taugen, welche konkreten Bedürfnisse tatsächlich mit ihnen befriedigt werden können, das offenbart sich im Kapitalismus überhaupt erst dann, das realisiert sich im Kapitalismus überhaupt erst dann, wenn sie ihren ersten, und zwar ihren ausschlaggebenden Dienst verrichtet haben, diese Waren, wenn sie sich für ihren Eigentümer in Geld verwandelt haben, und zwar in mehr Geld, als er vorgeschossen hat, also in Kapital verwandelt haben. Die stoffliche Seite des Reichtums fungiert demnach lediglich als Mittel, um diejenigen, denen es nach dem Gebrauch der Produkte verlangt, Geld aus der Tasche zu ziehen, taugen die Güter dafür nicht, sind sie untauglich, wertlos und werden weggeschmissen. Deshalb lebt die ganze mit konstruktiven Vorschlägen belebte Umverteilungsparole von Attac von einer Verwechslung, um es mal höflich auszudrücken. Den ganzen kapitalistischen Reichtum gibt es nur in einer, in der wahren Form, in der er gegenwärtig auch nur existiert. Sein Zweck besteht im Verkauf und nicht im Gebrauch. Dieser Reichtum braucht zudem, auch das habe ich nachgewiesen, notwendig jene Sorte Armut der Beschäftigten und jene Sorte Armut der Unbeschäftigten, die Attac ausgerechnet mittels des Reichtums, mittels der Umverteilung des Reichtums beseitigen will. Der kapitalistische Reichtum bzw. der kapitalistische Zweck, Reichtumsvermehrung, Profit etc., benutzt jene Armut, die den Arbeiter dazu zwingt, sein Leben lang für Geld in der Fabrik oder sonst wo schuften zu müssen, um aus ihr Kapital zu schlagen. Zudem produziert auch das, habe ich vorhin gesagt, der Kapitalismus auch noch dauerhaft Arme, die nicht einmal mehr auf einen Markt treffen, auf dem sie sich für fremden Profit verkaufen können. Beim Geld ist die Vorstellung der Umverteilung noch alberner. Geldumverteilung von den Reichen, den industriellen Multis oder den Finanzmultis an die Armen, ist in sich schon ein fast gemeiner Widerspruch. Da sollen die Steuern auf die Gewinne der industriellen Multis und der Finanzkapitalisten erhöht werden. Bitte mal zu Ende gedacht. Was setzt denn das eigentlich vor, wenn man Reiche mehr besteuert? Das setzt denn doch wohl voraus, dass die erstmal ordentlich Gewinne machen müssen. Sonst ist ja bei denen nichts zu holen. Bitte schön, was setzt denn aber das wiederum voraus? Dass ordentlich eine Ausbeutung organisiert wird. Dass ordentlich aus dem Lohn Arbeit raus für den Lohn Arbeit eingesetzt wird. Dass zweitens in der Konkurrenz auf dem Markt man sich gegen die Konkurrenten durchsetzt. Und was das jeweils für die Armut bedeutet, kann man sich auch vorstellen. die Absurdität, die erste Absurdität dieses Vorschlags, den Gewinn der industriellen Kapitalisten größer oder der Finanzkapitalisten mehr zu besteuern, die Absurdität lässt sich so zusammenfassen: Mehr Verarmung wäre die zwangsläufige Voraussetzung für eine Umverteilung, die Armut abschaffen soll. Absurd. Aber das ist nur die erste, die die Absurdität dieses Vorschlags deutlich macht. Am Geld ist noch was viel Simpleres festzustellen. Geld gibt es überhaupt nur, wenn es exakt so verteilt wird, wie es gerade gegenwärtig verteilt wird. Ein bisschen mehr oder ziemlich viel mehr bei denjenigen, die sich Kapitalisten nennen, und kaum was zum Überleben bei denjenigen, die sich verdingen müssen. Wenn diese Funktion des Geldes außer Kraft gesetzt wird, ist das gleichbedeutend mit der Entwertung des Geldes. Dann kann man sich die ganze Umverteilung in die Haare schmieren. Mal ein Beispiel, auch wiederum ein aktuelles Beispiel. Wer Zeitung gelesen hat, weiß, dass Indonesien war es, glaube ich, die Entschuldung oder das Schuldenmoratorium abgelehnt hat. Die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen unsere Schulden behalten. Das ist absurd, ne? Wenn jemand uns sonst sagen würde, ab morgen hast du keine Schulden mehr, wäre ja klasse. Bei Staaten und ihrem Reichtum ist es offensichtlich ein bisschen anders. Die sagen, nein, wir wollen unsere Schulden behalten, und die sagen auch gleich immer dazu, und das trifft in der Tat was, wir wollen unsere Schulden behalten, weil nur so haben Investoren, die Kapital bei uns anlegen wollen, noch das Vertrauen, dass wir so viel Reichtum produzieren, um unsere Schulden zurückzahlen zu können. Wenn Schulden abgezogen werden, dann kommt niemand mehr her, dann investiert niemand mehr, und dann ist unsere Rupia entwertet. Dann taugt unser Geld nichts mehr. Also, ganz schlichter Schluss, die Voraussetzung dafür, dass Geld als Geld existiert, ist, dass es als Kapital funktioniert. Wenn es als Kapital nicht mehr funktioniert, ist es eindeutig als Geld entwertet, und ein Blick auf einige Staaten in Südamerika verweist auf Inflationsprozentzahlen, die vierstelliger Art sind. Das Geld umzuverteilen, das wäre vielleicht ein Spaß. Dann könnte man gleich mit Schubkarren oder Lastwagen antreten. Andere haben gleich das eigene Geld ganz abgeschafft und gesagt, wir unterstellen uns gleich den harten Währungen. Das ist also noch alberner. Geld umzuverteilen unterschlägt einfach, dass es Geld hierzulande und in seiner wahren Bestimmung immer nur dann gibt, wenn es zugleich als Kapital taugt. Das Konsumieren mit Geld, was ja offensichtlich als Resultat der Umverteilung sein soll, das Konsumieren mit Geld, das Einkaufen damit, funktioniert hier nur in dem Maße, in dem das Geld zugleich als Kapital fungiert. Attac unterschlägt mit seiner Umverteilungsphilosophie, also dass man, wenn man tatsächlich, jetzt bin ich mal wieder freundlich, tatsächlich so einen Umverteilungsgedanke ernst nehmen würde, wenn man so ein Programm der Umverteilung ernsten Angriff nehmen würde, es schnurstracks mit der Privatmacht des Kapitals, gestützt durch die Staatsmacht, zu tun bekäme. Das wäre das mal ernst genommen und nicht als ein alberner Gedanke im Konjunktiv formuliert. Tatsächlich ein Anschlag auf die kapitalistische Produktionsweise, aber genau das ist alles andere, was Attac vorschwebt. Die haben ihren Frieden mit der kapitalistischen Produktionsweise gemacht, ihre Parole, eine andere Welt ist möglich, müsste eigentlich heißen, eine andere kapitalistische Welt können wir uns durchaus vorstellen. Der Fehler, zusammengefasst von Attac, heißt also hier, da ist nicht kapitalistischer Reichtum falsch verteilt. Der kapitalistische Reichtum ist falsch. Das war's. Das habe ich mir gedacht. Bitteschön. Die erste Frage, die erste Aussage, die wir Ja, wenn es sich denn um eine Argumentation handeln würde, ja. Es ist voll, also ich habe rausgehört. Wir haben, und das ist ja immerhin schon was, mitgekriegt, dass ich den Kapitalismus kritisiere. Ich habe bei Ihnen mitgekriegt, Sie haben sich hingestellt. Jetzt setzen Sie sich mal hin, jetzt muss ich erstmal Ihre Fragen beantworten. Meine Vorbemerkung, ich wiederhole sie nochmal, vielleicht hält es Sie trotzdem noch ein bisschen auf dem Sitz. Heißt, Sie haben in der Tat zu Recht rausgehört, dass ich den Kapitalismus, diese Produktionsweise mit all ihren darin fungierenden Subjekten kritisiere. Ich habe bei Ihnen rausgehört, dass Sie sagen, ach, so schlimm ist das gar nicht. Im Gegenteil, es hat auch viele gute Seiten. Ich mache mich jetzt mal vorstellig und verteidige die Marktwirtschaft. Wissen Sie was? Als jemand, der wissenschaftlich tätig ist, habe ich es, auch wenn ich da im Wissenschaftsbereich inzwischen eine Ausnahme geworden bin, mir zu eigen gemacht, Behauptungen zu begründen. Ich habe hier ein Dreiviertelstunde an vier Fällen Schlüsse gezogen. Ich habe Behauptungen begründet, sogar mehrfach von allen Seiten. Deswegen halte ich mich mit Diskussionsbeiträgen nicht auf, die einfach was dagegen halten, ohne meine Argumentation auch nur im Mindesten zu würdigen. Ja? Wenn Sie ein einziges meiner Argumente, meiner Begründungen für meine Kritik des Kapitalismus, sich mal nur einen Moment vorgenommen hätten und gesagt hätten, das war Ihr Urteil, das sind Ihre Argumente, zu diesen Argumenten sage ich Folgendes, die stimmen aus folgenden Gründen nicht, hätten wir irgendeine gemeinsame Grundlage für eine Debatte. Die haben wir nicht, weil Sie sich geweigert haben, auch nur im Mindesten meine Argumente zur Kenntnis zu nehmen. Sie haben sie sogar in einer Weise verfälscht. Auch das, muss ich sagen, lernt man übrigens in solchen heiligen Hallen wie den Universitäten. Sie haben zum Beispiel aus einer durchgeführten Kritik den Schluss gezogen, ich hätte moralisch argumentiert. Ich hätte diejenigen, die da kritisiert worden sind, weil sie die Agenturen des kapitalistischen Interesses sind, zu bösen Menschen gemacht. Ich muss Ihnen sagen, ich kenne auch Kapitalisten. Das sind herzensgute Menschen. Die haben eine Familie mit 3 Kindern, die kriegen jeden Abend eine gute Nachtgeschichte und 3 Küsse. Das sind Tierfreunde, die haben den ganzen Hof voller Schäferhunde und so weiter. Herzensgute Menschen. Ich kenne umgekehrt Arbeiter, die kann ich überhaupt nicht leiden. Die verprügeln ihre Frau und ihre Kinder. Das sollte man eigentlich als ein verständiger Mensch schon einigermaßen beherrschen. Die Sortierung einer Kritik eines ökonomischen Zusammenhangs von der moralischen Beurteilung von Subjekten. Das Dritte, was ich Ihnen sage, mit dem Sie die Grundlage für jede weitere Debatte uns weggezogen haben. Sie scheinen nicht im Mindesten sich klar darüber zu sein, was eigentlich der Stellenwert eines Arguments ist, einer theoretischen Aussage. Sonst würden Sie nicht auf den albernen Verweis kommen, es gibt auch Kapitalisten, die anders sind. Wissen Sie was? Ich habe hier keine empirische Untersuchung vorgestellt, in der ich alle Kapitalisten der Nation nach ihren Motiven und nach ihren Handlungen untersucht habe, sondern ich habe inhaltliche Gesetzmäßigkeiten vorgestellt, die das treffen, was der Kapitalismus ist und was Kapitalisten exekutieren müssen, egal wie sie jetzt dazu stehen, wenn sie sich nur einmal entschieden haben, zu ihrem Laden zu sagen, das ist Privateigentum. Und da sind alle Ausnahmen, die Sie genannt haben, die Sie vielleicht kennen. Ja, ich kenne auch einen Mittelständler in Detmold oder in Lippspringe ist der. Der hat ein so gutes Herz, der stellt seit einem halben Jahr Leute ein, obwohl er sich eigentlich nicht leisten kann und morgen muss er Konkurs anmelden. Also, all das, was Sie an Gegenbeispielen gebracht haben, haben Sie ja selber als die Ausnahme, als dass es ist auch was anderes hierzulande zu finden vorgestellt. Und ich erlaube mir an der Stelle tatsächlich zu behaupten, das ist dann doch wirklich nichts anderes als der Hinweis auf die Ausnahme, die nun mal die Regel des theoretischen Urteils bestätigt. Nehmen Sie also, das war der dritte Hinweis, bitteschön meine Urteile als theoretische Aussagen über einen Zusammenhang und nicht als Urteile über Motive von einzelnen Personen und so weiter. Dazu noch. Ich wollte sonst zur Planwirtschaft, aber mach erstmal. Ja, da kann man was anderes zu sagen. Die Mitteilung von Ausnahmen, sondern fällt eigentlich in den Anfang. Stimmt. Wenn man sich vorstellen wird, die gehört genau zu den Klammerern. Die sagen nämlich, wo sind denn die Rahmenbedingungen, dass die Leute, die ich so furchtbar wie Kapitalistisch habe, sich gern beschäftigen, so ausnehmen kann, dass es für mich lohnt. Da gibt es doch Platz an entweder einer 38-Stunden-Woche, wo ich sie nicht 45 beschäftigen kann. Da gibt es doch knapp Tarifverträge, wo sie nicht für 50 kriegen, sondern bloß für 6,50. Das sind die Rahmenbedingungen, über die diese Figuren jammern. Insofern hat man nicht einmal einen Ausnahmeeffekt, sondern die Inhalation von dem, was deren Bestimmung ist. So wurden wir auch einfach als die Jammerer vorgestellt. Mir war zwischenzeitlich der Kamm so geschwollen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Aber es stimmt, also dann ist es so aufzulösen. Ich mache die beiden letzten Punkte nochmal eben und dann sind Sie wieder dran. Der nächste Punkt war, meine Arbeit macht mir Spaß. In der Tat Wenn man eine Motivforschung macht, und das habe ich nicht gemacht, ich habe keine Motivforschung gemacht, ich bin kein Psychologe, werde ich mich hüten, sowas zu machen. Wenn man Arbeiter fragen würde, macht dir die Arbeit dort Spaß in der Fabrik? 10 Stunden am Band oder so. Dann finde ich auch den einen oder anderen, der sagen würde, ja, macht mir Spaß. Oder dasselbe andersrum formuliert. Jeder. Gut, sowas, die Bauarbeiter. Jeder, der keine Arbeit hat, der entlassen wird, der sagt, mir fehlt was, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Mir fehlt meine Arbeit. So, das gibt es, bitteschön, als Äußerungen von Lohnarbeitern. Ich rede nicht von intellektueller Beschäftigung, ich rede von Lohnarbeit. Das gibt es als Äußerungen von Lohnarbeit. Was macht man damit? Das ist erstmal eine Äußerung von Betroffenen und kein Argument. Das, bitteschön, hätte erstmal selbst geklärt werden müssen. Wie kommt es dazu? Wie ist es zu vereinbaren mit meiner prinzipiellen Aussage, über die Sie ein wenig hinweggegangen sind, freundlich formuliert, dass Menschen hierzulande auf Geldverdienst angewiesen sind, aber keine Geldquelle haben, also sich den Bedingungen dessen, bei dem man überhaupt nur Geld verdienen muss, zu unterwerfen? Das ist eine unschöne Angelegenheit. Es ist ein Erpressungsverhältnis. Der Mensch muss sein Arbeitsvermögen verkaufen, weil er sonst nichts hat. Er muss sich, seine Leiblichkeit praktisch verkaufen. Es ist eine Form des Notverkaufs, des permanenten Notverkaufs. Wie verträgt sich das mit Äußerungen von Arbeitern, die sagen, ich gehe gerne in die Arbeit und mir fehlt was, wenn ich sie nicht habe? Wie verträgt sich das? Verträgt sich gar nicht? Ich hätte mal ein Angebot zu machen. Das heißt, wenn ein Mensch in der Tat sein Leben unter die Lohnarbeit subsumieren gelernt hat, genötigt worden ist, wenn in seinem Kopf nichts anderes drin ist oder kaum noch was anderes drin ist, als die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit, wie erhalte ich sie? Wie erhalte ich mich für die Arbeit? Kann ich eigentlich den abendlichen Stammtisch überhaupt eine Stunde lang ausdehnen, ohne dass ich nächsten Morgen an der Maschine dann wiederum einen Fehler mache, der mir vom Lohn abgezogen wird? Dann haben wir es als Produkt exaktes Verhältnisses mit Leuten zu tun, die mit sich tatsächlich nichts mehr anderes anfangen können. Deren Lebensinhalt dann tatsächlich schrumpft auf Arbeit. Der letzte Punkt. Also ist das, was da als Motiv von Ihnen dagegen gehalten worden ist, aufgelöst, sehr wohl zusammenzubringen mit meiner Kritik, macht die Sache nicht besser, sondern erhöht den Skandal. Letzter Punkt, Planwirtschaft. Ach Gott, das ist so albern. Ich habe doch über die Sowjetunion gar nicht geredet. Habe ich über Planwirtschaft geredet? Kein Wort habe ich darüber verlautet. Also bitteschön, lassen wir das mal eben beiseite. Sie können vielleicht nur eines sagen. Was ist denn eigentlich in einer Ökonomie los gewesen, der Sowjetunion, dem realen Sozialismus, auch der DDR, wo in der Tat das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft worden ist und trotzdem so etwas wie eine Mangelökonomie nur zustande gekommen ist? Bitte schön, seien Sie doch mal ein bisschen redlich und legen Sie sich das mal als theoretische Frage vor. Und nehmen Sie das nicht gleich als geklärtes Material für Ihren kapitalismusfreundlichen Standpunkt. Das ist unwissenschaftlich und das ist, wie gesagt, entzieht der Debatte jede Grundlage. Dann soll man sich nicht wundern. Die Lösung für die Menschen von ist in der Regel kein Schmuck, muss ich Ihnen gleich widersprechen. Den Schluss habe ich nicht verstanden. Ich habe den Schluss nicht verstanden. Und aus seinem Nachtrag ging hervor, halb abschaffen hat irgendwie keinen Sinn. Ne? Das kapitalistische Privateigentum abzuschaffen, aber alle kapitalistischen Einrichtungen, die es sonst gibt, das war ja nicht nur das Geld, auch der Kredit, auch der Lohn, auch der Gewinn. Absurd. Privateigentum abgeschafft, Konkurrenz abgeschafft, aber den Gewinn als Maßgröße einführen. Das ist vielleicht eine Sorte Überwindung des Kapitalismus. Da muss ich den ehemaligen Genossen der DDR mal sagen, und das meine ich wirklich so, die haben vom Kapitalismus nicht die Bohne einer Ahnung gehabt. Ist leider so. So, und deswegen gilt sein Schlusssatz, verdammt nochmal, jetzt, wenn wir ein bisschen was wissen, wie der Kapitalismus funktioniert. Ich habe ja nur angefangen, habe ja eine ganze Abteilung überhaupt nicht angesprochen, war ja nur eine Einführung. Ja? Eins müsste klar geworden sein, das Privateigentum abzuschaffen, aber das Geld zu lassen, den Gewinn als Maßstab wieder zu installieren, das bringt was ganz Verrücktes hervor. Und das haben wir gesehen. Noch eine zweite Bemerkung will ich dazu machen. Dieser Hinweis, dieser ja auch alberne Hinweis, das hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt. Dann sage ich, naja gut, hat sich nicht bewährt und was folgt daraus? Was soll denn daraus folgen? Was soll denn bitteschön daraus folgen? Soll das für mich ein Grund sein zu sagen, dann mache ich mir überhaupt keinen Gedanken mehr, wie ich diesen Laden abschaffen kann? Im Gegenteil. Es folgte das Umgekehrte draus. Die haben es nicht hingekriegt, da kann man auch nochmal nachgucken, warum nicht. Erst recht folgt der Schluss draus. Da muss ich eben zusehen, was zu unternehmen ist, um den Laden so abzuschaffen, eine Produktionsweise zu installieren, in der wirklich die Menschen ihr Leben, die Herren ihres Lebens sind. Und das sind sie hier nicht. Alle nicht übrigens. Eigentlich habe ich bei dieser Frage immer ein bisschen Bauchschmerzen. Sage ich Ihnen gleich offen heraus. Ich habe bei der Frage, das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, ich sage aber mal meine Bauchschmerzen, weil wir ja eigentlich in der Debatte ganz am Anfang sind. So eine Frage kann zwei Gründe haben. Erstens kann sie den Grund haben, ich habe Ihre Kritik verstanden. Ich teile sie. Jetzt machen wir uns an die Arbeit und überlegen, wie wir diesen Saftladen überwinden können. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es aber gleichermaßen Ihr Anliegen, sich hinzusetzen und zu überlegen, was folgt jetzt draus? Dann wäre jeder Hinweis, jetzt sag du mir mal, wie es geht, eigentlich überflüssig. Allenfalls könnte man sagen, setzen wir uns doch zusammen und überlegen gemeinsam. Deswegen habe ich häufig den Verdacht, die Frage wird gestellt, ohne dass wir uns überhaupt in der Kritik einig sind. Und wenn wir uns in der Kritik des Kapitalismus, also in der Erklärung der Notwendigkeit dieses Systems, da ist nichts dran zu verbessern, der läuft so, der muss mit Haut und Haaren weg. Wenn wir uns in der Kritik nicht einig sind, schauen Sie, dann hat jede Debatte über, wie kann man es besser machen, zwischen uns keinen Sinn. Gut. Okay. Ja gut, dann gehören Sie in die erste Kategorie. Damit sind meine Bauchschmerzen nicht ganz weg. Stellen sich andere Bauchschmerzen ein. Weil eigentlich müsste aus dem, was ich aus der Kritik der Beschwerden der Welt, der Wirtschaft und der Arbeitswelt herausgeholt haben, finde ich wenigstens, klar geworden sein, nicht nur, wie man sich das Zusammenleben, vernünftige Zusammenleben von Menschen vorstellen kann, was der Zweck, der Maßstab des Zusammenlebens von Menschen sein soll. Das ist einfach. Sondern es müsste eigentlich auch deutlich geworden sein, was alles weg muss, damit es geht. Und die ganze Frage ist erstmal wirklich eine Frage, die heißt, was müssen wir denn wegtun? Wir müssen, es war eigentlich schon das Resultat der Debatte eben nicht nur das Privateigentum abschaffen. Nebenbemerkung, es ist ganz klar, alle vergangenen Revolutionen haben es übrigens auch damit zu tun gehabt, egal was daraus geworden ist. Privatmacht, über Privatmacht des Kapitals ist nicht Privatmacht, sondern das ist Staatsmacht. Man hat es zugleich mit Staatsgewalt zu tun, muss einem sofort klar sein. Sondern man muss auch alles, was daran hängt, was überhaupt erst durchs Privateigentum und die Konkurrenzberechnungen die Kapitalisten machen, was daran hängt, muss man aus der Welt schaffen. Da muss ich klar machen, es geht um nichts anderes als darum, die Arbeit so zu organisieren zwischen Menschen, dass zwei Sachen rauskommen. Erstens, dass als Resultat der Arbeit die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden. Wie das mit den Bedürfnissen ist, kann man noch drüber reden. Und zweitens, darf die Organisation der Arbeit diesen Zweck nicht unterlaufen. Das heißt, die Organisation der Arbeit muss auch so sein, dass sie bequem und leicht und einfach zu verrichten ist und in möglichst kurzer Zeit. So. Mir scheint das immer eine ziemlich einfache Angelegenheit zu sein, sich die Sache vorzustellen. Ja? Dass das natürlich nicht geht, wenn ich einen Gegensatz von Klassen habe, wenn ich einen ökonomischen Gegensatz habe, ist klar. Über die Maßstäbe sind wir uns auch schnell einig. Dass man hierzulande und heutzutage über Produktivkraft verfügt, die in kurzer Zeit alle Gebrauchsgüter, die man braucht, herstellt, ist auch klar. Dass man auch über Möglichkeiten verfügt, in kurzer Zeit vernünftige Bedürfnisse der Menschen zu ermitteln und einen Plan zu überführen, ist auch klar. Den Zusammenhang der einzelnen Produktionszustätten tatsächlich als Arbeitsteilung zu organisieren, ist sowieso das Einfachste und macht Schluss mit dem Gegeneinanderproduzieren. Alles sehr einfach, wenn man es bedenkt. Die Schwierigkeit ist nicht, was soll danach kommen, sondern wie kommen wir dahin. Ja, genau. Und das Thema ist dann, wie viele Opfer würden Sie einsetzen, stellt sich nicht den Land die Frage, sondern Sie wollen das System ändern und will eben fragen, wie viel Sie bereit sind, dafür aufzugeben, weil es noch um Menschen geht. Wenn, dann mache ich das keins aufzugeben. Das ist nämlich typisch mittlerweile. Jeden Tag können Sie ändern, den Zuber der Kapitalismus weltweit an Opfern produzieren. Die Nullen nehmen nur so zu. Da ist eine Naturkatastrophe. Ist ja sowas ähnlich wie Schnupfen dagegen. In Indonesien haben sie im Kampf gegen die Kommunisten 2 Millionen Menschen auf einen Schlag umgebracht. Und nicht nur 150.000 wie bei der Flut. Jetzt brauchen sie wirklich, wie viel Opfer in Kauf zu nehmen, die Minister. Könnte ich Ihnen sagen, sie wollen etwas dicht. Am Laufen wird dann zu produzieren. Ist, um sie produzieren. Also muss man etwas sauber sein, könnte ich nur sagen. Millionen jeden Tag. So was wird das. Im Moment haben wir ja auch durchaus eine wieder emotional geladene Debatte. Die Frage ist, sind jene bösen kapitalistischen Vereine, die als siegerische Positionsweise, die als siegerische Politik des Kapitals einfach ganz so loszulassen? Ach, wissen Sie, das nehme ich nicht so genau. Wenn jemand was zur Sache zu sagen hat, dann ist es doch in Ordnung. Kommt es darauf an, ob das Argument in Ordnung ist und nicht auf die Person, die es genannt hat. Ich wollte Ihnen bloß sagen, als Antwort, Sie reden immer von wir. Sie haben doch gerade vorhin im letzten Beitrag gesagt, Ihr Lebensziel sei ein gottgefälliges Leben. Ich kann Ihnen nur sagen, alle Sachen, die man jetzt diskutieren könnte, sind wenig gottgefällig. Da sind Sie gleich draußen. Schluss, das ist die Antwort auf Sie. Ach, schauen Sie. Ich habe vorhin gesagt, Brettelbreit erklärt, was Privateigentum ist. Was die notwendige Voraussetzung ist, dass aus Privateigentum eine ökonomische Macht wird. Dass die Voraussetzung dafür eine Staatsgewalt ist, die das Gewaltmonopol zu keinem anderen Zwecke an sich gerissen hat, als das Privateigentum des Kapitals zu schützen und alle diejenigen, die was dagegen haben, zu entwaffnen, so oder so zu entwaffnen. Und da fragen Sie mich, wie man die überzeugen kann. Also hören Sie doch mal mit diesen albernen Geschichten auf. Wäre mir auch am liebsten, wenn man eine große Petition machen würde mit 5 Millionen Unterschriften, die sagen, gut, wir sind gute Demokraten, das ist eine erhebliche Mehrheit von Menschen oder eine erhebliche Anzahl ist überzeugt und wir ziehen ab in den Tessin, macht ihr den Laden. Fände ich klasse. Die sind es, die mit Klauen und Zähnen diese Sorte Herrschaft über Menschen, Unterdrückung und Ausbeutung verteidigen. Dazu haben wir vorhin was gesagt. Und da was ich kann, sondern das ist mein der Ausbeutung, und wenn es bloß mir nichts mehr taugt, dann sowieso mit dem, wo der Pfeffer weg. Umgekehrt könnte der sagen, wenn ich eigentlich relativ nicht anstelle, weil mir der Pfeffer nicht mehr taugt, weil ich heute doch bloß der Woche nicht mehr hingehe, um es zu vermehren. Dann würde ich gleich gar nichts vermehren. Weil ich das jetzt nicht komischerweise auch nicht mehr. Haben Sie dafür ein Argument? Können Sie es begründen? Das ist erstmal nur eine Behauptung, sage ich mal. Warum mal? Warum soll das so sein? Nein, jetzt haben Sie zwei Sachen in eins gesetzt, die sollte man tunlichst nicht in eins setzen. Sie haben Gewohnheit mit Zufriedenheit gleichgesetzt. Aufpassen, ist nicht dasselbe. Gewohnheit akzeptiere ich. Na klar, ein Mensch, der nichts anderes gelernt hat und erfahren und sein Leben lang gemacht hat, als morgens, wenn um sieben der Wecker klingelt, entweder in die Arbeit oder in die Bundesagentur Bundesagentur der Arbeit zu gehen, für den wird das zur Gewohnheit. Deswegen weiß er dennoch immer, bei jedem Blick ins Portemonnaie, er kann jetzt nicht in den nächsten Laden gehen und sagen, ich habe Hunger, ich hole mir eine Pizza oder ein Händel oder sonst was. Das weiß er. Und er weiß hier genau bei einem Blick auf seinen Lohnstreifen, dass der Wintermantel für die Kinder und die neue Waschmaschine schon wieder ein Jahr warten muss. Zufriedenheit ist nicht. Gewohnheit ja. Und deswegen muss man ihm sagen, lieber Mann, mach dir mal klar, woran, an welchen Zustand du dich eigentlich gewöhnt hast. Ist das eigentlich das, was du dir für dein Leben vorgenommen hast? Ständig alles zu tun, um mit dieser Sorte Abhängigkeit vom Kapital dich herumzuschlagen von morgens bis abends. Ist das dein Lebensziel gewesen? Was ich damit sagen will. Jeder, der in dieser Mühle als abhängig Beschäftigter drin ist, macht am Geldbeutel und an seiner Physis die Erfahrung, dass ihm das nicht gut tut. Das ist die objektive Erfahrung. Das ist das eine. An der kommt niemand vorbei. Jetzt gibt es was Zweites. Das haben Sie angesprochen. Dafür geht man in die Schule. Dafür geht man auf die Universität. Dafür liest man die Zeitung von der Bild bis zur FAZ. Dafür macht man abends den Fernseher an, um mitgeteilt zu kriegen, warum das alles leider notwendig ist und es gar nicht anders geht und der Staat alles dafür tut, damit es vielleicht irgendwann mal besser wird. Das ist das, was der Mensch beigebracht wird. Das ist seine kapitalistische Bildung, sich vollgestopft zu werden mit Legitimationen, geistigen Legitimationen für das, was er da aushalten muss. Jetzt haben wir ja schon wieder einen Anhaltspunkt. Muss man sagen, lieben Leute, wenn ihr noch einmal daran glaubt, dass der Lohnabzug in der letzten Tarifrunde, dass die Verlängerung der Arbeitszeit zum gleichen Lohn das Wirtschaftswachstum befördert und ihr darüber einen sicheren Arbeitsplatz bekommt und die 5 Millionen oder sind wir mal ein bisschen weniger radikal 2 Millionen neue Arbeitsplätze kriegen, dann täuscht ihr euch. Das wird euch zwar eingeredet, aber das stimmt gar nicht. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt und dann erkläre ich es Ihnen. Zum Beispiel könnte ich ihm da sagen, na die Sache mit dem Wirtschaftswachstum, da kann schon was dran sein, wenn nämlich eure Ausbeutung unter Zuhilfenahme der sozialstaatlichen Umbauten, die da vorgenommen worden sind, so effektiv ist, dass das hiesige Kapital sich auf dem Weltmarkt gegen anderes durchsetzt. Dann kann schon Wirtschaftswachstum rauskommen. Beim einzelnen Kapital und beim Staat. Jetzt bitte mal aufpassen. Was machen Kapitalisten mit Gewinnen, mit selbst erwirtschafteten Gewinnen oder mit Gewinnen, die sie sich als Kredit von anderen geliehen haben? Was machen sie denn damit? Fangen sie sofort an, immer neue Arbeitsplätze zu bauen, zu schaffen? Oder machen sie das, was du jeden Tag in der Zeitung lesen kannst? Die sagen, um diesen Status in der Konkurrenz zu erhalten, müssen wir unbedingt exakt das machen, was wir vorher gemacht haben. Rationalisieren, das Lohn-Leistungs-Verhältnis effektivieren und so weiter. Und schon stehen wieder 1000 Leute arbeitslos vor der Straße. Das ist nur ein Argument, da kann ich noch 4 andere nennen. Weißt du, das muss den Leuten erklären. Denjenigen, die allen Grund haben, sich nicht einen blauen Dunst über ihre objektive Lage vorzumachen. Klar. Ein kleiner Hinweis, so geht's. Ja, bitte. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge. 1, 2. Ja, von Ihnen wurde ja die Vermutung geäußert, dass die Produktionsfähigkeit des Systems nachlassen würde, wenn man das herrschende System abschaffen würde. Und Sie fragen nach einem Argument. Ein Argument könnte ja sein, was Sie selbst gesagt haben, nämlich, dass eigentlich keiner Lust hat, zu arbeiten. Und zwar in allen Wirtschaftssystemen. Und immerhin scheint der Kapitalismus ja in der Lage zu sein, Arbeitswillen hervorzuheben. Jetzt muss ich dich aber nochmal ergänzen. Können Sie sich vorstellen, dass ein einsichtiger Mensch, von denen man in dieser Republik nicht sehr viele findet, das weiß ich, auch für sich Gründe entdeckt, eine Arbeit in einer vernünftig organisierten Gesellschaft dann zu unternehmen, dann zu leisten, wenn sie immer noch Notwendigkeit ist und nicht Freiheit, Freizeit ist? Ich will mal ein Beispiel machen. Ne? Also worauf ich hinaus will. Ihr Argument und das, was er eigentlich wahrscheinlich auch im Kopf hatte, ich will nichts unterstellen, ich kann in Köpfe nicht reingucken, heißt, eigentlich funktioniert Arbeit überhaupt nur, wenn man die Leute triezt, wenn man die Leute zwingt, wenn man ihnen einen existenziellen Zwang aufmacht, dass sie arbeiten müssen gehen, obwohl eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, und dabei bleibe ich, Arbeit ist immer in jedem System Notwendigkeit und nicht Freiheit. So. Und da stelle ich dagegen, Achtung, jene Wohngemeinschaft, um mal ein kleines Beispiel zu nehmen, das wie alle Beispiele hinken, jede Wohngemeinschaft ist damit beschäftigt, die notwendigen Arbeiten unter die Mitglieder der Wohngemeinschaft zu verteilen, Müll runtertragen. Da weiß man, das muss sein. Das ist scheiße, aber es muss sein. Und Müll runtertragen ist eine Notwendigkeit für die Wohngemeinschaft. Ich will den Kapitalismus, der auch da drin rumfuhrwerkt, mal ein bisschen außen vor lassen. Einsicht in Notwendigkeiten ist in der Tat auch dann eben einfach zu haben, wenn die Arbeit so organisiert ist, dass sie heißt, na, wir brauchen nur täglich 3 Stunden oder vielleicht wöchentlich nur 10 Stunden. Erstens. Zweitens, von der Art der Arbeit wird nicht die Verfügung über Lebensmittel abhängig gemacht. Das trennt sich total ab, wenn nochmal ein Hinweis an Sie, trennt sich total ab. Was hat denn auch der Inhalt und die Art der Arbeit mit den Bedürfnissen der Menschen zu tun? Nichts hat sie damit zu tun. Also wird der Zusammenhang, der hier systematisch hergestellt wird, erstmal auseinandergelegt. Wenn die Arbeit obendrein so bequem organisiert ist, dass sie den Menschen nicht kaputt macht, Und dass sie obendrein vielleicht auch noch so organisiert ist, dass der Mensch sagt, nach 2 Jahren habe ich jetzt aber die Schnauze voll, ich will nicht mehr in der Fabrik arbeiten, sondern ich will mal meine Kenntnisse im Bereich der Landschaftspflege ausnutzen oder ich will mal, ich habe das ja immerhin gelernt, ich kenne mich in der Medizin gut aus, jetzt gehe ich mal ins Krankenhaus. Warum soll der Mensch da nicht eine Einsicht in die Notwendigkeit aufbringen, arbeiten zu gehen? Weil er weiß, all das kommt ihm nachher fürchterlich zugute. Und diese Notwendigkeit hat mit der, die der Kapitalismus herstellt, per Zwang, per Erpressung, per Zwang zum Notverkauf, nicht das Mindeste zu tun. Jetzt. Na, jetzt haben wir sie ja beantwortet. Nein, verdammt nochmal. Schauen Sie, die Grundlage der ganzen Geschichte, die ich eben angesprochen haben wollte, haben Sie schon wieder fallen gelassen. Keinem Menschen, keiner Gesellschaft kann eine Revolution verordnet werden. Das müssen die Leute schon selber machen. Bevor sowas überhaupt passiert. Da wird doch nicht auf den Knopf gedrückt und gesagt, so jetzt ab morgen Eigentum an Produktionsmittel weg, jetzt habt ihr euch ganz andere Einstellungen zur Arbeit anzugewöhnen. Das, die Umkrempelung des Ladens, das geht nur, wenn die Leute eine Einsicht haben, dass das notwendig ist. Und wenn sie diese Einsicht haben, dass diese Arbeitsverhältnisse ihnen im Leben nichts bringen, wenn alle Lügen entlarvt sind, kritisiert worden sind, ja, dann ist auch nicht mehr die Frage, ob die Leute unter den anderen Verhältnissen bereit wären, dann ist das längst ihre Tat, das zu tun. Die Logik dieser Argumentationsweise, die bezieht sich ja eben nicht nur auf Arbeit, sondern auf alle anderen Sachen auch, die ist in sich so absurd. Da stellt man sich oder da macht man die Vorstellung eines Vereins freier Menschen, wie Marx es mal gemacht hat, ohne ökonomische Gegensätze, macht man einerseits mit, aber andererseits verfrachtet man in diese Vorstellung einer vernünftigen Gesellschaft alle unvernünftigen Menschen des Kapitalismus. Ja, sowas Albernes. Sowas Albernes. Jetzt war hier vorne noch eine Wortmeldung und dann Sie. Du hast von der Gewerkschaftsvorstellung gesprochen. Dass lauter, damit Sie die verhindern. Du hast von der Vorstellung der Gewerkschaft gesprochen, dass man die Arbeit, die es hier gibt, umverteilen könnte. Ja. Auf alle. Oder gerechter verteilen können. Und hast das idealistisch geschrieben. Und gemein. Und gemein. Ich verstehe diese Sachen idealistisch eigentlich. Warum? Ist das nicht dasselbe wie ein Lohnkampf? Umverteilung der Arbeit? Und zweitens, Lohnkampf hat es gegeben. Also es ist nicht idealistisch. Der ist vielleicht aus anderen Gründen, aber das war nicht das Thema, sondern Arbeitsumverteilungskampf. Über Lohnkampf müsste man extra reden. Wo ist der Unterschied? Im einen Fall geht es darum, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das war der Inhalt der Gemeinheit. Das einzige Interesse, was die Gewerkschaft damit verfolgt, heißt, die Leute sollen arbeiten, egal welche, egal zu welchem Geld, egal zu welchen Bedingungen. Lohnkampf der Gewerkschaft ist seinem Ausgangspunkt immer, der Lohn reicht nicht. Der Lohn soll mehr werden. Das macht gleich Bedingungen an die Arbeit geltend. Das andere ist die bedingungslose Unterwerfung als Kampfforderung. Wobei, jetzt muss ich eine Fußnote machen, die Lohnforderungen, die Tariflohnauseinandersetzungen hierzulande zwar der Form nach immer noch genau das auszeichnet, was ich eben gesagt habe. Unzufriedenheit mit einem Lohn, der muss besser werden. Aber erstens, die Lohnforderung selbst und ihre Begründung ist bei der Gewerkschaft heute schon längst wiederum die Unterwerfung unter das kapitalistische Lohninteresse. Dafür stand einerseits die Sache mit Kaufkraft. Ja, es müsste doch auch euer Interesse sein. Das ist der Idealismus. Und zweitens sind es Lohnforderungen, von denen man, das kann man auch einfach mal sagen, in den letzten 15 Jahren dazu geführt haben, dass die Leute selbst in Lohnverhandlungen, ganz unabhängig davon, was sonst noch mit dem Lohnleistungsverhältnis passiert ist, ihren realen Lohn nie halten konnten und immer absolut abgesenkt worden sind. Nein, kann man nicht. Weil dem Kapital da ein Zweck in der Forderung unterstellt ist, den es nicht hat. Es hat glatt den gegenteiligen Zweck. Es hat nicht den Zweck, allen Leuten Arbeit zu geben oder die vorhanden, zu tätigende Arbeit auf alle Arbeiter gerecht zu verteilen, sondern aus bezahlter Arbeit möglichst viel, aus gezahltem Lohn möglichst viel Arbeit rauszuholen. Und das schließt immer ein, nicht nur die Lohnsenkung, sondern die Entlassung von Arbeitern, jede Menge. Andersrum, wenn du sagst, das soll das Kapital nicht kosten, dann geht es doch für den unser Interesse an Umverteilung von Arbeit soll euer Interesse beinhalten. Wenn du sagst, bitteschön, es sollen die Leute mehr beschäftigt werden, und sagst, wenn alle weniger arbeiten, die beschäftigt sind, dann müssen sie mehr beschäftigen. Dann geht es eben auch um Arbeitszeitverkürzung und der Umverteilung. Wir schaffen nicht mehr als 35 Stunden Woche und die Arbeit hier zusätzlich drauf. Die holen euch fertig von denen, die draußen stehen. Fertig ist die Laune. Nochmal ein Satz zu dem Idealismus. Es tut so, als ob es den Unternehmern um Gerechtigkeit bei der Arbeitsverteilung und nicht um Profit ginge. Und die machen mit jeder einzelnen Maßnahme klar, dass es ihnen nicht um Gerechtigkeit geht, abgesehen davon, dass es einem sowieso nicht um Gerechtigkeit gehen sollte, sondern um Profit geht. Eine Gewerkschaft, die eine Tradition von Arbeitskämpfen hinter sich hat, unterstellt den Kapitalisten das glatte Gegenteil dessen, was die Gewerkschaft seit über 100 Jahren als Notwendigkeit ihres Kampfes erfahren hat. Das ist absurd. Thank you. Nein. Nein. Zwei Sachen dazu. Wer ist das Subjekt, dem Sie Betriebsblindheit attestieren? Betriebsblindheit beim Staat ist wieder was anderes. Das Beispiel, was Sie über die Arbeitsagentur angeführt haben. Da muss ich auch sagen, der Zweck, Arbeitslose zu triezen, das ist nicht der Job der Fallmanager beispielsweise, obwohl das Triezen immer dabei rauskommt, sondern der Job der Fallmanager. Übrigens werden da ganz viele neue Arbeitsplätze geschaffen, ne? Fantastisch, von wegen Betriebsblindheit. Der Zweck dieser Fallmanager ist dafür zu sorgen, dass in der Tat dieser Mensch ständig unter Kontrolle der Bundesagentur für Arbeit steht, dass er jede Arbeit, die überhaupt die Bundesagentur auf dem Friedhof, im Park oder sonst wo findet, auch tatsächlich annimmt und diese Kontrolle so effektiv an dem Menschen durchführt. Richtig? Von morgens bis abends kontrollieren, mit Nachbarn ausfragen. Wissen Sie alles? Steht alles in den Gesetzen drin. Mit dem einen Zweck, die Kosten, die so ein Mensch als Arbeitslosengeld 2-Bezieher dem Staat macht, durch ständig steigende Ansprüche an ihn zu minimieren. Das ist nicht Triezen. Da kommt Triezen bei raus. Das ist der neue Zweck des Umbaus der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit Hartz IV. Bei Hartz I bis III kommt noch was anderes zu. Das ist nicht Betriebsblindheit. Da gilt dasselbe, was er eben gesagt hat. Jetzt überlegen Sie sich mal, das machen die. Und sagen nicht Betriebsblindheit, sondern stellen sich die Frage, warum machen die denn das? Sie haben ja lang genug dafür gekämpft und Schröder sagt immer, das muss gemacht werden. Und Sie sagen, auch eigentlich bräuchte es gar nicht zu sein. Das ist eine Form, ich muss wieder, wie sagt er da hinten, emotional werden. Das ist eine Form, sich erstens ignorant gegen das, was tatsächlich passiert, zu stellen und zweitens den Verhältnissen immer noch die Möglichkeit des guten Zwecks zu attestieren.